Herzlich willkommen zu Heiter Scheitern, dem queeren Stößchen aus den Zonen der Unbewohnbarkeit, Folge Nummer 62c. Ich bin Joke. Ich bin Marleen. Hallo, ich bin Steff. Der gackert schon gleich auf den Kongress. Weil ich schon ahne, welcher Teil vielleicht drin bleiben wird und nicht rausgeschnitten wird. Aber ich will nicht zu viel verraten, wir werden sehen. Was trinken wir? Ich trinke Espresso, weil ich noch nicht wach genug bin. Ja, wir müssen Partyüberbleibsel. Wir sind etwas zerstört. Von so einer grandiosen ESC-Party. Es ist Sonntagnachmittag, kurz vor 15 Uhr. Also quasi am Morgen für uns. Ich habe schon gefrühstückt und ich war ganz lange im Planten und Blumen und ich habe schon Küken gesehen. Ja. Und Schildkröten. Ich habe schon viel erlebt. Ja. Wozu habe ich einen Untersetzer, wenn ich es dann nicht benutze? So, also. Ich trinke Party-Überbleibsel. Mhm. Bitter Lemon. Ja, ich trinke Espresso und Ginger Ale. Zusammen. Mhm. Nein, getrennt. Besser getrennt. Ich trinke Kaffee. Americano mit einem Schuss Hafermilch und Wasser. Okay. Auf jeden Fall haben wir jede Menge Knabber und jede Menge Getränke. Genau. Was übrig. Gut für uns, wir haben viele leckere Reste zum Snacken. Gut für euch, wenn ihr auf Audioporn steht. Schade für euch, wenn nicht. Wir haben die letzte, glaube ich, im Januar aufgenommen, ne? Die letzte Folge. Oder im Dezember noch? Ich weiß gar nicht genau. Im Dezember ist es auf jeden Januar. Fall richtig lange her. Mhm. Es ist schon ein paar Monate her. Wir haben es seitdem nicht mehr auf die Kette bekommen, einen Termin zu finden. Dann hat einer irgendwie nicht geklappt. Jetzt haben wir es geschafft. Wir sind immer noch dabei, Fragen zu... Also wir machen immer noch Schluss. Für die Leute, für die das die erste Folge ist. Wir haben entschieden, diesen Podcast aufzuhören nach 10 Jahren und hatten entschieden, eine Abschlussfolge zu machen mit Fragen, die wir noch beantworten. Also wir haben halt gefragt, ob Leute noch Fragen haben, die wir noch beantworten sollen, bevor wir aufhören. Dann haben wir so viele Fragen bekommen, dass es jetzt die dritte Abschlussfolge ist. Und wir haben hier so einen Lostopf, der schon ganz schön verstaubt ist von den letzten Monaten. Kannst du noch nicht ziehen, Lien? Nein, ich ziehe auch noch gar nicht. Ich mache den ein bisschen sauber. Okay. Natürlich. Und wollte erzählen, dass wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zettel hier noch haben, die noch beantwortet werden wollen. Ich auch wirklich keinen Schimmer mehr habe, welche ich Fragen hab eigentlich noch offen sind. Keine Ahnung. Also wir haben auch gerade überlegt, wir wissen noch nicht mehr, was die letzte Frage war, die wir beantwortet haben. Aber die Leute, die das hier gerade bingen, wissen das natürlich, weil sie ja jetzt gerade aufgehört haben, die 62b-Folge zu hören. Das direkt. Heißt, direkt, genau. Das heißt, es tut uns leid, falls wir uns wiederholen. Das machen wir sowieso ständig. Ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Nee. Das sind ja dann, also wir antworten ja schon auf andere Fragen. Tja. Aber wir fangen nicht an mit dem Ziehen, ne? Wir wollten was anderes machen. Was wollten wir machen? Wir wollten noch, wie das so unsere Art ist, auch in guter Tradition, in guter Heiter-Scheitern-Tradition, müssen wir das verarbeiten mit euch und ihr müsst es ertragen, was wir gestern Abend erlebt haben. Und zwar den Eurovision Song Contest 2019. Ich bin so sehr froh gewesen, dass wir das in bester Gesellschaft getan haben, weil... Der Rest hat es nicht so hergegeben. Ach, na ja, das kann man jetzt nicht sagen. Doch. Das war der schlechteste ESC, den ich je gesehen habe. Wirklich? Ja. Also letztes Jahr war auch nicht gut. Nee. Ja, den habe ich nicht gesehen. Okay. Das wenn nur die Acts dann letztes Tag Jahr war gesehen. Auch ein ganz schlechtes Jahr. Ja, genau. Aber um das so ein bisschen knackig zu halten, dass wir nicht eine ganze ESC-Folge machen. Wäre auch eigentlich schön. Nein. Machen wir aber nicht. Schade. Ich glaube, es wäre nicht so schön, weil es dann jetzt so super spontan wäre und es dann netter ist, irgendwie schon mal eine Idee zu haben, was uns daran eigentlich wichtig ist oder so. Wenn wir diesen Podcast weitermachen würden, hätten wir irgendwann mal eine ausführliche ESC-Folge gemacht. Wird also nicht passieren, deswegen verkürzen wir das jetzt. Wir haben verhandelt. Ja. Und was haben wir jetzt gesagt? Wir sagen, jede Person darf sagen, was sie am besten und was sie am schlechtesten fand. Ja. Okay. Das ist nicht so einfach. Wer fängt an? Ich fange an? Mhm. Warum? Einfach so. Kriege ich die Redebroschüre? Aber ich hatte mich noch gar nicht entschieden, was ich am besten fand. Ich weiß, was ich am schlechtesten fand. Okay, dann fang mit damit an, was du am schlechtesten fandst. Wir können ja auch eine Runde mit den schlechtesten Sachen machen. Ja, das ist ganz gut. Linksrum oder rechtsrum? Okay. Ich glaube tatsächlich, für mich war am allerschlechtesten der Beitrag aus Slowenien. Und das, obwohl ich wirklich Slowenien als Land super, ich habe sehr positive Assoziationen mit Slowenien und vor allem mit Ljubljana und finde es da super schön und hab da immer eine sehr schöne Zeit verbracht und ich will dann immer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich will dann auch immer das irgendwie gut finden, was so aus einem Ort kommt oder aus einer Gegend kommt, die ich irgendwie gut finde oder so. Und leider war das, vielleicht bin ich auch deswegen so tief gefallen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Und ich mochte eigentlich auch so ein bisschen, sie haben sowas so Klangteppich-mäßiges gemacht und das fand ich eigentlich auch ganz cool und so. Und der Song war jetzt auch nicht schlecht. Aber diese Performance. Also man muss sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, dass irgendwie, wir haben das so in drei Reihen geguckt. Also wir saßen so in drei Reihen oder in zweieinhalb Reihen vor diesem Fernseher und haben uns... Zu fünft. Zu fünft, genau. Immerhin. Und ich saß in der letzten Reihe und hatte wirklich das Gefühl, ich bin so die, die im Kino sitzt und es gerade alles ganz schrecklich findet, weil ich nicht an mich halten konnte, weil ich es so schlimm fand. Und ich glaube, fand es richtig krass, wie doll mich das, also wie scheiße ich das fand, weil eigentlich bin ich ja gar nicht so, dass, also das, was da passiert ist auf der Bühne, waren so ein Typ und eine Frau, von denen in der Vorstellung irgendwie schon, wo ich so dachte, ja, sind die jetzt ein Paar oder nicht? Und dann dachte ich schon, ja, wahrscheinlich schon, so wie über die geredet wird. Also es war nicht so, am Anfang nicht so ganz klar, ist das jetzt eigentlich eine musikalische Partnerschaft oder ist das irgendwie, sind die irgendwie auch im echten Leben irgendwie ein Liebespaar? Und das war irgendwie nicht so ganz klar. Und dann kamen sie auf die Bühne und dann war es irgendwie klar. Und dann war es, also ich fand das so spannend, weil es mich wirklich richtig angewidert hat. Und ich fand es halt so interessant, weil ich bin ja eigentlich keine Person, die das anwidert, wenn Leute Zuneigung zueinander zeigen. Überhaupt nicht. Aber ich fand das so unangemessen. Die standen einfach super eng aneinander, haben sich fast die ganze Zeit, haben immer so Händchen gehalten und so die ganze Zeit, aber auch auf so eine ganz komische Art, wo ich mich auch ehrlich gesagt, also in der Öffentlichkeit, wenn Leute sowas in der Öffentlichkeit machen, dann denke ich auch so, ja, kann man schon auch machen, weil der öffentliche Raum ist ja jetzt, finde ich, nicht ein Raum, wo man jetzt überhaupt keine Privatheiten irgendwie teilen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr hört mir zu und esst dabei irgendwie Chips, wie was, wenn ihr so Popcorn essen würdet. Das ist so interessant. Jetzt. Mal schauen, wo das hingehört. Ja. Also sie haben halt so... Ich kenne das Ende, ja. Also sie haben halt irgendwie so zusammen auf dieser Bühne viel zu nah für so eine Performance und ich fand das einfach so... Ich finde, so eine Bühne ist ein Ort für Inszenierung. Ja. Und es ist ein Ort, um eine Geschichte zu erzählen. Und die haben einfach keine Geschichte erzählt, sondern sie haben ihre fucking Affection zueinander auf diese Bühne gestellt und haben 200 Millionen Leute dazu gezwungen, zuzugucken. Und das finde ich einfach unangemessen. Das finde ich nicht in Ordnung. Und die haben das auf eine Art gemacht, dass ich das Gefühl hatte, ich werde so gezwungen, so auf so eine Verbindung drauf zu glotzen, die nicht für mich gemacht ist. Ich finde, ich soll unterhalten werden und ich werde nicht davon unterhalten, wenn irgendwelche Leute, die waren wie in so einer, also das, was sie ausgestrahlt haben, war so eine Blase von irgendwie so wir zwei, nur wir zwei, bla bla bla und so. Und halt, und ich finde das in der Öffentlichkeit auch okay, wenn Leute sowas haben, weil ich muss ja nicht hingucken. Aber wenn ich einfach gerade da sitze und ich will unterhalten werden irgendwie, dann will ich nicht Leuten dabei zugucken, wie sie eine für mich komplett uninszenierte, sondern irgendwie, das ist das, was sie gerade irgendwie miteinander Bock haben zu machen, irgendwie auf die Bühne bringen und ich denen dabei zugucken muss und dann singen sie noch nebenbei. Aber auch wirklich nur ein bisschen. So, also es war, und ich fand das so unangemessen und ich fand das so irgendwie auch Also hat mich, ich fand es super eklig. Ich fand es richtig eklig. Hat sie noch den schönsten Moment? Was war der schlimmste Moment? Als sie unter sein T-Shirt gegriffen hat. Sie hat ihn dann so an der Seite am T-Shirt so hochgegrabbelt irgendwie. Und ich dachte, Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Und dann dachte ich, am Ende knutschen die noch. Und dann haben die wirklich geknutscht am Ende noch. Also zumindest sie wollte ihn knutschen, er aber sie nicht. Und das war alles so richtig schrecklich. Das war richtig awkward. Richtig awkward irgendwie. Und ich finde so, nee, ich möchte gerne eine Show, weil ich bin hier, um eine Show zu sehen. Und ich finde es unanständig. Und ich bin wirklich eine Person, die wenig Sachen unanständig findet. Aber ich finde, man kann auch irgendwie... Ich finde, das hatte nichts mit mir zu tun und nichts mit irgendwie, sondern nur die beiden. Und ich hasse es, wenn Leute so einen so zwingen, so auf deren Beziehung so drauf zu gucken irgendwie. Und wenn die das so abfeiern und ich dann irgendwie gezwungen bin, das so dem so zuzugucken, so, das finde ich irgendwie scheiße. Sehr schön. Ja. Sehr schön beschrieben. Danke. Ich muss da an dich denken, habe ich Steff schon vorhin erzählt, ich habe im Internet so ein Bild gesehen aus dem Auftritt, wo dann so ein Untertitel drunter geschrieben war. Wo steht, I made a doll out of your hair. Und das war so, genau so. Genau so war dieses das Gefühl bei diesem Song. Es war wirklich, ich fand es wirklich unanständig und unangemessen. Ich fand es echt unangemessen und ich fand es eine Frechheit, mir sowas irgendwie ins Gesicht zu klatschen, ins Gesicht zu schmieren, so richtig zu schmieren irgendwie. Und das soll, ne, ich möchte kurz um meine, also, Leute sollen sich mögen, wie sie wollen. Sie können auch knuschen, so viel sie wollen. Und sie können sich auch anfassen, so viel sie wollen. Und sie können das gerne machen, aber nicht, wenn ich gezwungen werde, zuzugucken. So, wenn ich wirklich... und wenn es irgendwie klar ist, es geht um nichts anderes. Es geht nur noch um die beiden. Und ich muss das jetzt sehen. So. Und das finde ich irgendwie scheiße. Ich fand diesen Punkt mit diesem unchoreografierten Rumgegrabbel. Also, dass du diese... Unchoreografiertes Rumgegrabbel, genau. Dass das so einen großen Unterschied macht. Weil natürlich gibt es ja auch immer... irgendwie sehr ausdrucksstarke Interaktionen irgendwie zwischen Performenden auf der Bühne und so. Aber da ist klar, das ist halt einstudiert und es ist halt nicht so ein Touch-Touch. Das ist so komisch gewesen. So, ja. Das fand ich am schlimmsten. Okay. Das, was ihr da gehört habt, das war jetzt gerade die Redebroschüre, die zu mir gewandert ist. Ja, also ich teile das auf jeden Fall. Ja, das haben wir nämlich auch gesagt, dass wir auch unterschreiben können. Also wir dürfen unterschreiben bei den anderen schlimmen und guten Sachen und dann noch was Neues erzählen. Und darf ich dann auch nochmal unterschreiben? Ja, na klar. Ah, ja. Ich glaube... Also, ich glaube, ich würde zwei Sachen sagen. Ja. Und zwar erstmal pauschal, was ich echt schlecht fand, war der Sound. Und das war sehr schräg, weil ich glaube, normalerweise wird bei solchen Shows, werden die Inputs der Mikrofone irgendwie abgenommen, zusammengemischt und dieses Gemisch landet dann irgendwie, wird dann ausgestrahlt. Und dieses Mal wurde sich entschieden, irgendwie sowas wie Raummikrofone oder sowas abzunehmen und diesen Ton dann irgendwie auszustrahlen. Und so kam es eben dazu, dass manchmal Gesänge, Melodien, also so Songs extrem schlecht zu hören waren und stattdessen am Ende irgendwie das Geraschel beim Gewinnersong irgendwie von diesem Lametta-Gedöns. Das war dann zu hören. Mhm. Also es war eine sehr schräge Soundsituation. Das fand ich sehr schade, weil dadurch eben weniger von den Songs zu hören war. Und genau, und es irgendwie ein bisschen komisch klang. Und ich glaube, so mit am unerträglichsten war dann der Auftritt von Madonna. Es gab einen Auftritt von Madonna in dieser Pause, in der dann die Stimmen ausgewählt werden. Da wird immer eine sehr große Show gemacht. Genau. Und dieses Mal, was auch sehr unüblich ist, dass dann irgendwie solche Weltstars auftreten. Das war sozusagen auch irgendwie unpassend, oder? Ich finde, da sollen keine Weltstars auftreten. Besser ist. Hm. Dann stellt sich halt heraus, die anderen können viel besser singen auch. Ja, als genau, die Weltstars. Weil Madonna hat Also es gibt wohl gerade das 30-jährige Like a Prayer Jubiläum. Und deswegen gab es dann auch eine Live-Performance dieses Songs. Weil es wohl irgendwie, es ist halt auch, es kommt nicht immer vor, aber es ist dann schon üblich, dass es auch Live-Musik gibt beim ESC. Von den einzelnen Teilnehmenden sowieso. Aber von diesen Acts zwischendurch, glaube ich, da kann auch schon mal zwischendurch ein bisschen Playback sein, eventuell. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Madonna hat jedenfalls live gesungen, Like a Prayer, und es war ganz furchtbar. Und ich hatte echt Schwierigkeiten, das irgendwie, also sie hat sehr wenig Töne getroffen. Und es war sehr schwierig, das auszuhalten. Und dann hat sie noch irgendwie einen neuen Song performt und das war auch ganz schlimm auszuhalten, und das war, also sich so lange dann irgendwie davor zu sitzen und sagen, was soll das? Was passiert hier? Also so Eurovision Song Contest Ereignisse können gerne mal irgendwie verwirren, oder dass man sich fragt, was passiert da auf der Bühne? Das ist auch schon so ein typisches Gefühl, aber irgendwie ist es selten, ist es dann eher vielleicht belustigt und nicht so, ach du meine Güte, wird dieser Auftritt jetzt gleich abgebrochen? Also was natürlich nicht passiert, the show must go on. Aber ich dachte mir auch irgendwie, falls es da Soundprobleme auch gibt und die deswegen dazu führen, dass irgendwie Madonna da nicht gut singen kann, wenn man sich selbst so schlecht hört und so, das ist ja auch unschön. Also ich erwarte, dass Madonna eigentlich noch den Eurovision Song Contest verklagt. Ja, alle also 200 Millionen Zuschauer. Also ich glaube, danach war ich echt extrem underwhelmed, weil so die Performances, da kann ich sagen, ja, dann war es irgendwie ein Jahr, in dem die Performances irgendwie oder die Songs, die waren dann alle nicht so cool oder fand ich jetzt nicht so catchy oder was auch immer. Aber ja, irgendwie hat mich das mitgenommen, das mit anzugucken. Ja. Ich habe gerade, kann ich kurz noch ergänzen, war gerade verabredet zum Frühstücken und wir haben uns auch über den ESC unterhalten, und dann gab es die Frage, ob Madonnas Zöpfe eine Greta-Anspielung sind. Aha. Wahrscheinlich. Könnte ich mir vorstellen. Ich fand das ein bisschen abwegig, aber ich dachte, ich werfe es mal so als These in den Raum. Ich fand das so peinlich, dieses Wake-up-Ding. Wurde so am Ende eingeblendet, noch zum Ende des Songs. Die Welt geht kaputt, macht was. Mir war das auch vorher gar nicht klar, worum es jetzt eigentlich geht. Nee, irgendwie hatte ich war so, aber das lag vielleicht auch daran, dass ich wirklich sehr verstört war, was da gerade passiert. Aber die Gasmaske. Ja, aber genau, mit den Blumengrenzen. Die Blumengrenze. Gasmasken und Blumengrenze, auch wirklich. Wow. Ja, also irgendwie, vielleicht versöhnt es mich auch noch mit der Zeit, und ich denke mir vielleicht, es war eigentlich ein ganz klassischer ESC-Move. Das hat mich jetzt tatsächlich, ich finde so Weltstars, wenn die sowas machen und dann auch noch live singen, dann ist das immer scheiße. Deswegen bin ich irgendwie nicht davon ausgegangen, dass es gut wird. Lustigerweise bin ich von vornherein, und wir wussten ja vorher schon, dass es richtig krasse Soundprobleme gibt. Deswegen bin ich da tatsächlich nicht so enttäuscht gewesen. Und Madonna ist jetzt nicht die beste Sängerin. Nee. Naja. Aber dein Moment. Ja, es war einfach, weil es auch so lange war. Es war so ein sehr langgezogenes. Also ich fand die gesamte Performance, beide Teile sehr unangenehm. Ja. Ich muss mal hier mein. Ja. Ich habe das Gefühl, mein Getränk macht ein hohes Brisselgeräusch. Sorry. Stell's mal weg. Ich weiß nicht, ob das dann schlimmer ist als die Chips. Nein, die Chips sind halt situativ crunchig da rein. Aber das Getränk brisselt hier die ganze Zeit rum. Okay. Jetzt brisselt es nicht von links. Ich reiche die Broschüre weiter. Danke. Das ist eine Broschüre über den G20 in Hamburg. Was war mein schlechtester Moment? Ich hatte gar nicht so ein. Also ich unterschreibe eure Momente. Und auch diesen Slowenien-Auftritt. Der war nicht so schön. Aber ich habe es ziemlich gefeiert, weil ich irgendwie... Ich saß halt in der ersten Reihe, glaube ich. Und dann haben sie sich gegenseitig so... Dann haben sie sich so angefasst und hinter mir war so ein Entsetzensschrei. Das war mir ziemlich geil. So hinter mir alle so... Und das hat mich ein bisschen amüsiert, ehrlich gesagt. Ich würde da gerne nochmal gleich was zu ergänzen. Ich würde dann noch was sagen willst. Und ich möchte hier keine, möchte nicht dastehen als eine, die irgendwie es scheiße findet, wenn Leute nett zueinander sind. Nee, ich glaube, das kommt gar nicht so rüber. Das war einfach super awkward. Mhm. Und super. Ich glaube, dieser. Das ist eine Bühne und es war aber keine Bühnenaktion. Ich glaube, das war. Ich sage das jetzt mal ganz kurz, damit ich das. Mhm. Ich glaube, was mich daran so stört, ist. Da ist noch nicht mal irgendwas Empowerndes oder so dabei gewesen. Also das kann ja jeder Parkbank sehen. Also es ist noch nicht mal so, dass man sagen, also wenn da irgendeine Story dahinter wäre oder wenn das irgendwie Leute sind, die das sonst nicht dürfen oder sonst irgendwas oder wo das irgendwie repressiv ist oder so, aber nichts davon. Das sind einfach nur zwei junge, weiße, dünne Menschen irgendwie, die hetero, die irgendwie da irgendwas machen, was irgendwie, was man überall sehen kann, ja, wo nichts Empowerndes dabei ist, sondern wo es wirklich, also da ist nichts für irgendjemanden dabei, außer für die beiden. So, ich glaube, das, ja, okay. Das, ja. Ja, das ist eine schöne Überleitung zu meinem schlechten ESC-Moment, der eigentlich ein Gesamt-ESC-Moment war, weil es mich irgendwann richtig doll genervt hat, so dieses, nein, eigentlich nicht irgendwann, schon gleich am Anfang, gleich mit dem ersten Song, dachte ich so, Exploitation. Und ich meine, das ist ja immer dabei, so Exploitation-Themen. Mir ist es gleich beim ersten Song hatte ich schon das Gefühl, so, hier weiße Sängerin, weiße junge Sängerin, Background, schwarze Person, zwei Personen, die irgendwie so queer aussehen. Okay, bin ich genervt. Und das zog sich dann durch. Also das war irgendwie so, ja, irgendwie die Acts waren dann halt selten irgendwie so, wow, anders, keine Ahnung, quietschig, besonders. Aber der Background, da war dann immer so noch irgendwie so ein bisschen so Farbe eingesprenkelt. Und das hat mich einfach, Höhepunkt UK, glaube ich, dieser weiße Typ mit vier Personen of Color im Hintergrund, wo ich dachte so, oh, echt UK, verdientermaßen ja auch irgendwie, gleich wieder ganz weit hinten gelandet. Letzter Platz. Verdientermaßen, finde ich. Freut mich jedes Mal. Und das irgendwie, das dann in der Mischung mit, dass dann dieser super normative weiße Typ gewonnen hat, mit seiner, was wir ja vorhin schon hatten, in Straßenklamotten am Klavier, das noch nicht mal gebrannt hat. Also, Entschuldigung. Also da hat einfach komplett der Glamour gefehlt und so. Und da war ich dann, glaube ich, genervt, weil ich irgendwie finde so, okay, weißen Typen beim diepe Songs singen zugucken, das kann ich den ganzen Tag, wenn ich irgendwie mir irgendwas an Musik angucke und dann habe ich irgendwie den ESC, da erwarte ich dann, dass da irgendwie mehr Camp passiert. Also irgendwie mehr Schrilles, es sind jetzt alles so schräge Worte. Ja, irgendwie mehr so visuelle Queerness, habe ich das Gefühl. Also irgendwie mehr so über irgendwelche Grenzen, an irgendwas mal vorbei, irgendwie so ein bisschen schräg, irgendwie schlechter Geschmack, was auch immer das sein soll. Nicht so super normativ. Und das dann, ja, das hat mich irgendwie richtig genervt, weil ich so dachte, ach, das ist eigentlich so ein cooler Ort für genau solche Auftritte und ich, also es ist ja überhaupt, das ganze Ding ist ja überhaupt nicht meine Musik, das interessiert mich nicht von der Musik her, insofern interessieren mich halt diese lustigen Auftritte, bei denen irgendwas Lustiges passiert, so wie bei Australien, wenn die dann irgendwie auf so wackelnden Stangen, das finde ich super, das möchte ich mir gerne angucken, wenn die auf wackelnden Stangen herumschwingen, toll, und lange Kleider anhaben, fantastisch. Das finde ich, also dafür möchte ich gerne ESC gucken und nicht nochmal einen Neuaufguss von Charts haben, das brauche ich nicht. Also tatsächlich irgendwie, und dann so normative Charts irgendwie. Und ich glaube dann, das war so, da hat mich so das Gesamtpaket extrem genervt, weil es so Genau, weil es eben so diese ganzen Aspekte hatte von, ja, wir nehmen noch so ein bisschen hier von Representation und davon irgendwie noch so ein bisschen Queerbaiting oder, keine Ahnung, nochmal so ein angedeutetes Homo-Ding da rein oder nochmal einen schwarzen Tänzer oder so. Und dann aber so insgesamt halt so super normativ. Das hat mich sehr genervt. Mhm. Jetzt muss ich kurz bemerken, ja, dass hier das Geburtstagskind des Tages die Küche betreten hat. Ja. Die Kleifu. Ja. Ich hoffe, ihr konntet das hören. Die Kleifu ist jetzt 12 geworden. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass sie wirklich dazukommt zum Podcast. Das freut mich. Okay, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Sie kommt dich auch gleich trösten. Wahrscheinlich. Danke, Kleifu. Ja. Genau, und da habe ich irgendwie so gemerkt, so, ach, das muss ich mir echt irgendwie, das nervt mich total, das möchte ich mir nicht angucken. Da bin ich irgendwie gelangweilt. Und dann soll ich am Ende so einen Typen feiern. Nö, hab ich keine Lust drauf. Es ist ja auch viel Lebenszeit. Ne? Also das geht, irgendwie um 9 Uhr los und ist irgendwie bis nach 1 ging das Ganze, oder bis 1:30 ungefähr oder so. Und wenn ich da so mehrere Stunden meines Lebens mit verbringe oder meinen Tag danach plane und Dinge vorbereite, dann ist das schon ein etwas frustrierender Outcome. Ja. Zu diesem Gewinnertypen würde ich noch ergänzen, dass ich das auch richtig krass fand, dass er so am Ende, also ja genau, der hat dann für die Niederlande ist er angetreten, dass er am Ende dann irgendwie sowas wie Music always comes first oder Music always first. Oh, Music first? Ja, also sowas, ne? Und da dachte ich auch so, krass, yay, ja, mal wieder so ein weißer Typ, der irgendwie vorgibt, wo sich jetzt die Welt hin zu entwickeln hat und so. Es ist so krass. Das ja auch, das haben wir ja auch schon, also das hat mich, glaube ich, auch nochmal so mitgekriegt, das war vor 2 Jahren, oder? Mit dem Typ aus Portugal, der so super eklig darüber geschwafelt hat, wie geil seine Musik ist, weil das halt so richtige Musik ist. Mhm. Und dann denke ich so, ja, aber das ist doch irgendwie, dann mach doch deine richtige Musik woanders und tob dich doch woanders aus. Aber doch nicht hier. Und lass doch Zeit. Ja, lass doch irgendwie diesen Raum irgendwie. Ja, da war so Conchitas We Are Unstoppable schon besser, das stimmt. Ja, so ein bisschen weird sein und so ein bisschen halt irgendwie so eine Ausnahmesituation. Das finde ich irgendwie schade. Also, und habe dann das Gefühl so, oh, ich gucke dem gerade so zu, wie sich das auch so professionalisiert und mit dieser, also das wird dann so, ich habe das Gefühl, als ich angefangen habe, den zu gucken, hat es halt kein Schwein ernst genommen. Oder wer das ernst genommen hat, waren halt irgendwie, das waren irgendwie sehr merkwürdige Leute oder Queer Community oder, also unterschiedliche Formen des Ernstnehmens, aber halt nicht so, es hatte nicht so ein Gewicht. Und je größer das wird und je ernsthafter Leute da irgendwie dann auch die Songs für produzieren und so. Mhm. Und so normativer wird es halt. Ja. Also ich habe das Gefühl, es ist mal so, mal so. Ich finde nicht, dass das so durchgehend ist. Also es ist schon, ich finde es schon auffällig, dass jetzt zweimal, also in so kurzer Zeit zweimal so Typen irgendwie mit so ernster, also das finde ich schon auch auffällig. Aber es ist ja nicht immer so. Also es ist ja schon auch mal so, was da so, wer da so gewinnt und was da so die Herzen erobert und so. Na gut. Also letztes Jahr war es nicht der Typ mit der ernsten Musik. Ja, aber es war halt Appropriation. Ja. Sag ja nicht, dass alles gut war. Nee. Sondern ESC war früher einfach alles gut. Nee, war es überhaupt nicht. Und Conchita Wurst hat auch gewonnen und hat irgendwie und war nicht irgendein Typ, der ernsthaft Musik gemacht hat und so. Und also. Genau, also das war mein schlechter Moment. Der hat sich quasi über den Abend gezogen. Ja. Hat mich in eine tiefe ESC-Sinnkrise gestoßen. Oh je. Ja. Ja. Ich glaube, diese Ernsthaftigkeit, also ich denke, dass der Song Contest schon auch früher auch eine höhere Bedeutung hatte und irgendwie ernsthafter war, als es noch irgendwie da auch noch strengere Regeln gab, aber ja auch irgendwie, wenn Teile von den Songs, die irgendwie damals gewonnen haben, ja auch einfach wirklich krasse Erfolge wurden. von denen dann, also von denen ich dann auch größtenteils erst gar nicht wusste, dass die mit dem ESC zusammenhängen, sondern das auch erst ab dem Zeitpunkt, ab dem ich irgendwie dann mit ESC in Kontakt kam, das dann wusste. Also so aber. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, dass dann eben, dass es dann vielleicht sogar mehrere Jahrzehnte irgendwie es gab oder vielleicht ein Jahrzehnt, dass es so ein bisschen irgendwie in der so ein bisschen abgerutscht ist und hat, also in die Bedeutungslosigkeit vielleicht sich etwas bewegt hat und dann genau, dann wahrscheinlich nochmal so ein bisschen das Marktpotenzial aber auch wieder entdeckt wurde. Ja, ja, ist und ja auch. Und seitdem irgendwie mehr wieder verfolgt wird. Keine Ahnung, ja. Naja. Das ist ja auch eine zutiefst fragwürdige Veranstaltung, so ist es ja nicht. Und ich spreche auch aus großer Ahnungslosigkeit, aus einer Situation der großen Ahnungslosigkeit heraus. Insofern ist das, glaube ich, einfach mein persönliches trauriges Gefühl zu diesem Typ aus den Niederlanden mit seinem nicht brennenden Klavier. Ja, echt. Und was hast du gesagt? Beigefarbene Turnschuhe? Nein. Nein? Das waren so, das war so helles Nappa, helle Nappa-Leder oder nicht, was irgendein so raues Velour-Leder? Leder oder Wildleder? Mit also Halbstiefel. Ah. Die mit diesen Gummi Chesterfields an den Seiten. Chesterfields, ja. Heißen die, ne? Ja. Naja. Das war mir auch, in dem Moment war es mir auch gar nicht klar. Also während der Performance und sowas war mir das alles noch nicht klar. Und erst im Nachhinein wurde es mir nochmal, oder als dann er als Gewinner bekannt gegeben wurde, da wurde mir klar, so krass, der hat einfach Straßenklamotten an. Das mit dem Klavier ist mir heute erst. Dass es noch nicht mal gebrannt hat. Dass es noch nicht mal gebrannt hat, ist mir dann heute erst richtig bewusst geworden. Okay. Gute Runde. Jetzt ja. Die okay. Best-of. Best-of. Möchtest du direkt mit dem Best-of weitermachen, Joko? Nö, ich kann gerne mit abgeben. Na dann. Komm. Ach so, ach ja. Geht mal ab. Okay. Krieg jetzt wieder hier die Redebroschüre. Mit dem schönen Titel Don't Try to Break Us, We'll Explode. Ich habe zwei Sachen. Achso, ich muss noch unterschreiben, ne? Also ich unterschreibe diesen Madonna-Auftritt unterschreibe ich so halb, weil ich habe nichts Besseres erwartet. Hm. Und meine Erwartungen sind wahrscheinlich da nicht so hoch. Weder an Madonna noch an den Eurovision Song Contest, was so die Campness angeht, weil es ist nie durchgängig Camp gewesen. Es ist immer zwischendurch die Gems und die dann halt vor so einem großen Publikum und so, und ich glaube, das finde ich dann schon cool genug irgendwie, deswegen bin ich da, glaube ich, nicht so, ach, das ist jetzt hier irgendwie so die Camp-Veranstaltung, so, sondern es ist immer auch einfach super Mainstream. Ich glaube, ich bin einfach sehr naiv. Ich suhle mich gerne in diese Naivität. Okay, alles klar, ich sage mal meine besten Momente. Immer ganz Camp. Ich muss mal kurz überlegen, ich weiß nicht, was ich besser finde, deswegen sage ich es jetzt mal nicht in einer bestimmten Reihenfolge. Eine Sache, die ich richtig gut fand, war, alle Jahre wieder, jedes fucking Jahr gucken wir so ein ganz bisschen vorher, weil es bevor es losgeht, gibt es ja immer hier Reeperbahn und so, und das ist ja hier um die Ecke, das finde ich mal ein bisschen lustig. Barbara Schöneberger erzählt irgendwas. Und jedes Jahr wird darauf rumgeritten, wie gut der deutsche Beitrag ist. Egal wie schlecht der deutsche Beitrag ist. Es wird jedes Mal gesagt, wie gut der Beitrag ist, und es wird so. Ich finde das so manisch. Ich finde, das hat so was Brainwashed-mäßiges irgendwie, dass einfach jedes Jahr so getan wird, als wenn dieser Beitrag gut wäre. Und der ist einfach selten gut. Es gibt gute dazwischen. Ist auch nicht so, dass ich alles richtig scheiße fand oder so. Zum Beispiel Glorious fand ich ganz cool. Es war nur leider zu nah an dem davor irgendwie. Aber es gab schon durchaus auch welche. Also ich bin wirklich leicht zu beeindrucken, was Pop angeht. Ja, also ich habe da wirklich keine hohen Ansprüche, und für mich muss es nur ein paar gute Tonfolgen geben, ein bisschen Halbton, alles gut. So. Also ich bin da wirklich nicht anspruchsvoll, gar nicht. Aber es ist wirklich faszinierend, wie, das finde ich ja auch immer, jetzt kommen wir in diese ganze Nationalismus-Kacke irgendwie rein. Ich finde es wirklich krass, wie die Leute brainwashed werden, wenn es um Schland geht und darum irgendwie darüber zu reden, wie unser Beitrag ist, was ich auch mal schon richtig geil finde. Das ist so wie alle anderen, wo es irgendwie um Schlandsachen geht, auch wo ich immer das Gefühl habe, Leute, könnt ihr mal euer Gehirn wieder anschalten? Könnt ihr mal aufhören, irgendwie hier ich habe immer dann so ein Urge, da irgendwie reflexartig irgendwie sofort das alles immer total scheiße zu finden, obwohl ich es wirklich manchmal gar nicht Also ich meine, natürlich bin ich auch nicht objektiv da drin, aber mich amüsiert und fasziniert diese gehirngewaschene, der deutsche Beitrag und alles Gute und lalala und wie toll er ist und es ist irgendwie so, ah, so. Und dann kommt irgendwie, da hatten wir es ja schnell hinter uns, deutscher Beitrag, war furchtbar, war vorher, war klar, es war wirklich ein richtig schlechtester, keine Emotionen, also ich weiß nicht, also einer unserer MitstreiterInnen gestern meinte so, die reden von Schwesternschaft und es ist einfach null, null Verbindung auf dieser Bühne. Und das war wirklich so, also man hat richtig gemerkt, die müssen sich hassen, wirklich. Also die hatten so, also noch nicht mal hassen, die waren sich so egal, die beiden. Also da war null miteinander. Die haben zusammen gesungen, das war null harmonisch, da war keine Energie auf der Bühne. Das, was die anderen zu viel hatten, hatten die gar nicht, ja. So, also so irgendwie, also furchtbar. Und der Song auch ganz schrecklich irgendwie. Dann fanden wir das ein bisschen fragwürdig, dass da irgendwie von Fackeln im Himmel in Israel irgendwie von Deutschland über Fackeln im Himmel in Israel gesungen wird. Das fand ich auch echt hochgradig fragwürdig. Dieser unfassbar schlechte, überraschenderweise nicht sonderlich gut irgendwie von auch bei der Jury schon nicht so gut weggekommene Beitrag, der irgendwie, also ich habe mich ja gewundert, dass der überhaupt irgendwelche Punkte gekriegt hat, weil er wirklich schlecht war. Und dann kam halt einfach dieser absolut grandiose Moment, wo halt einfach Deutschland von den, der deutsche Beitrag vom Publikum einfach null Punkte bekommen hat. Und das war einfach. Das war einfach dann so eine Genugtuung, ob dieser. Und das Geile ist ja dann aber, dass das dann hinterher immer so, naja, es gibt halt eine große Konkurrenz. Und es ist halt. Und ich denke, nein, es war ein unfassbar schlechtes ESC. Ja, es gab keine große Konkurrenz. Sie macht einfach nur richtig Scheiße. Und es hat einfach so ein bisschen Spaß gemacht, dann irgendwie. Dieses betröppelte Germany, I'm sorry, 0 points. Es war einfach schön. Das war mein eines Highlight, das fand ich ziemlich gut, weil es so in diese ganze, weil es mich einfach so, ach keine Ahnung, weil dieses ganze Narrativ von diesem, oh und der deutsche Beitrag, und der ist so toll, und nein, ist er nicht, irgendwie fühlte sich irgendwie gut an. So. In keiner speziellen Reihenfolge gibt es aber auch noch was anderes und das fand ich richtig gut und leider war der Song nicht so gut, aber der Auftritt von Frankreich oder von den französischen, der Person, die die französische, also Frankreich vertreten hat, war einfach echt gut. Also ich habe noch nie bei so einer großen Veranstaltung, und das meine ich halt mit diesen Jams, es gibt dann halt so diese Momente und die sind einfach richtig geil. Und als diese dicke Ballerina auf die Bühne gekommen ist und dann dort mit diesem sehr androgynen Menschen, den ich wahnsinnig attraktiv fand, irgendwie da getanzt hat und das sah so toll aus und die waren so toll zusammen und ich hätte es mir gern eingerahmt, weil es so, so, so, so schön war, irgendwie die beiden zu sehen. Und dann waren sie ja irgendwann noch zu dritt und sie hatten irgendwie so eine, die hatten Energie, eine richtig schöne, es war eine Performance, sie haben was rübergebracht, sie haben wunderschön miteinander harmoniert, der Song war halt ein bisschen boring, aber der Song war halt kacke. Der Song, ne, kacke war er nicht, aber also war nicht der schlechteste, weil das hat ja schon Schlamm gemacht, aber der war halt einfach nicht catchy genug irgendwie, da fehlte irgendwie noch so ein bisschen so der, so, aber die waren einfach, also die waren halt so, oh, so toll. Und ja, wer kann man einfach sagen? Also es war einfach großartig. Also guckt es euch an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch diesen Auftritt an. Ihr könnt auch meinetwegen einen Ton ausmachen, ist nicht so wichtig. wirklich. Und das, sowas dann, auf, weißt du, sich so hinzustellen und das dann zu präsentieren vor so vielen Leuten irgendwie und da irgendwie so eine Message rüberzubringen und da irgendwie auch mal sowas anderes reinzubringen und da eben so ein Gegenpol zu diesem ganzen durchprofessionalisierten so. Und natürlich ist das Holzhammer, aber ist so ein geiler Holzhammer irgendwie. Also, geil. Ja, das ESC, wir brauchen keine tiefen Holzhammer. So, ich habe meine Redebroschüre abgegeben. Vielen Dank, Marlene. Ich unterschreibe. Alles. Ich schmeiß mich an. Nein, ich fand das auch sehr, sehr befriedigend, der Moment mit den 0 Punkten für Deutschland. Das war wiederum auch ein ganz schöner Moment, irgendwie nach Tortures in the Sky. Tortures! Ja, Tortures. dass es irgendwie dann für Deutschland 0 Punkte irgendwie in Israel gab, das war schon noch ein netter Side-Effekt. Und diese Art, wie es dann auch bekannt gegeben wurde. Ich erwarte eigentlich immer noch T-Shirts und GIFs und also so, eigentlich erwarte ich da noch ein bisschen mehr vom Internet. Schön, ich versuche es mir auf jeden Fall auch. Vielleicht stick ich mir auch einfach was und hänge es mir auf. Das ist auch immer eine gute Art, den Tag zu starten. Naja. Ja, und das mit der Performance. Ich fand das ganz spannend, weil das ja eigentlich so ein bisschen in die Richtung geht, was Joke vorhin als Kritik angebracht hat mit dem, dass nochmal Diversity irgendwie durch Background-Personen irgendwie eingebracht wird. Und das ja sozusagen in dem Fall auch so ein bisschen, weil es halt nicht der Hauptact war bei der Frankreich-Performance. Aber wiederum, die dann eben nur zu dritt und super präsent auf der Bühne waren und das eben viel mehr intensive, lange Interaktion zwischen denen stattgefunden hat, sodass klar war, die sind jetzt gerade nicht einfach nur so Beiwerk dekorativ, sondern eben so ein bisschen doch stärker eingebunden. Es darf mehr Aufmerksamkeit irgendwie auf das Gesamtding gehen. Also ja, ich finde mehr. Ja, also ich finde, es spielt trotzdem schon noch mit rein irgendwie, was dann wie als irgendwie Diversity noch mit hinzugepackt wird zu der Hauptperson. Aber von der Dynamik her irgendwie komplett anders als sonst irgendwie Background-Tanzende, die dann irgendwie eine Choreografie abspulen. So, und manchmal sich dann die Hauptperson einklingt oder so. Ja. Habe ich dem noch irgendwas beizufügen? Ich weiß es gar nicht. Hast du jetzt kein anderes Highlight mehr? Das sagt einiges wieder über diesen ESC. Ja. Also die französische Performance fand ich tatsächlich auch am schönsten. Ich habe gemerkt, so, oh Gott, ich glaube, ich muss gleich weinen. fand es auch einfach extrem schön. Auch, ich glaube, auch im Vergleich zu allem anderen, was bisher an diesem Abend dann passiert war oder auf der Bühne irgendwie gelandet ist. Ich kann mich sonst auch nicht so, also so genau, es gibt noch so diesen Schadenfreude-Moment. Aber den könnte ich dir auch noch überlassen, Joko. Ich habe viele schöne Momente. Also wenn es um Highlights geht, klar gab es schon so ein paar Sachen, die ich nett fand, aber ich glaube, mir fällt jetzt gerade nichts weiter ein, als das, was du schon gesagt hast. Okay. Kannst gerne diesen Schadenfreude-Moment sagen. Jürgen gibt seinen Schadenfreude-Moment an dich ab. Okay. Es gab diese... Ich weiß, das fällt mir gerade ein. Das ist sehr schön. Das war eine interessante... So. Also genau, es gab diese shiny Surfer, was weiß ich was, angehipste Typen, drei aus, die für Tschechien. Genau, Tschechien angetreten sind, Czech Republic, die schon irgendwie einen scheiß Bandnamen haben irgendwie und... es war klar, es ist nur schlimm und dann gibt es irgendwie einen absolut belanglosen Song, irgendwie Lü-Lü. Und dabei stehen die drei dann auf der Bühne und haben die ganze Zeit das gleiche eingetackerte Grinsen irgendwie im Gesicht, wie sie so vollkommen sorgenfrei irgendwie durchs Leben gehen oder jetzt gerade einfach nur sind. Einfach sein. Es war so komisch, es war irgendwie so super platt, bis halt dann schon so ein bisschen creepy, schmierig, aber es war vor allem einfach auch so super platt. Kleifu! Na? Du hattest das gar nicht gesehen, diesen Auftritt. Zum Glück. Aber gehört. Wahrscheinlich. Schlimm genug. Ja. genau, und die haben es gibt dann immer erst die Reihenfolge, dass aus den einzelnen Ländern es gibt, in jedem Land gibt es dann von denen, die teilnehmen, gibt es Jurys und diese Jurys vergeben Punkte Und dann gibt es eben noch das Voting durchs Publikum, irgendwie durch Anrufe, SMS und sowas. Und das beide, diese beiden Ergebnisse werden getrennt voneinander bekannt gegeben. Erst werden alle Jurys befragt, also werden alle einzelnen Juryergebnisse bekannt gegeben. Und ganz am Schluss dann nochmal die Voting-Ergebnisse, ohne das jetzt weiter auszuführen. Also es ist ein ganz nettes Konzept mittlerweile geworden, weil es dann schön spannend bleibt. Und in dieser Juryphase haben diese drei Dudes irgendwie noch relativ gut abgeschnitten und haben recht viele Punkte bekommen. Und die waren schon so super happy, yay, yay, wir sind so toll. Und dann kam das Voting. Und sie haben alle noch so, genauso wie auf der Bühne, irgendwie wieder so smart cheesy irgendwie gelächelt. Und dann kam irgendwie das Ergebnis, dass sie insgesamt von allen Ländern 7 Punkte noch zusätzlich bekommen haben. Was halt sonst häufig bis zu mehreren hundert Punkten irgendwie sein kann für die beliebteren Acts. Und dann auf einmal zwei von denen dann so die Gesichtszüge komplett entglitten sind und sie auf einmal total hohl in die Kamera geblickt haben und nicht mehr verstanden haben, was jetzt eigentlich hier los ist. Das war irgendwie ganz hübsch. Das ist auch, also klar, ja, es ist jetzt Schadenfreude. Ja, aber das war ein schöner, das war schon auch ein schöner Moment, irgendwie da diese Gesichtszüge zu sehen. Und im Nachhinein nochmal in der Bildanalyse. Wir sind, ja, wir nehmen das schon ernst. Ja, schon. In der Bildanalyse von diesem Moment konnte dann noch herausgearbeitet werden, dass einer von den dreien wiederum weiterhin sein eingetackertes Lächeln verhalten hat, während nur den anderen beiden die Gesichtszüge irgendwie entglitten sind. Was irgendwie auch sehr passend ist, weil klar war so, irgendwie verstehen sie alle nicht auf ihre Weise, was jetzt gerade passiert und dass sie doch gar nicht so gut ankamen, wie sie bisher gedacht haben. Ja. Okay. Zack. Ich bin dran. Ich muss die ganze Zeit giggeln. Ich unterschreibe, was ich gesagt habe. Ich fand auch diesen Frankreich-Auftritt toll und ich fand, da haben wir ja eben schon gesagt, diesen Dude-Zerstörungsmoment fand ich auch irgendwie wirklich schön. Vor allem, weil die so auch so Emoji nachmachen. Hast du das gehört, Marlene? Wie ich Emoji gesagt habe? Achso, ich bin sehr stolz auf dich. Danke. Gefangen in was sind eigentlich die schönsten und schlimmsten Momente? Okay, ich habe so eigentlich habe ich so drei Momente, wo ich die ganze Zeit irgendwie drüber giggeln kann, was für mich so sehr schöne Momente sind. Zum einen fand ich einfach Daddy San Marino so gut. Ich hätte ihm mehr gewünscht, aber hat nicht geklappt. Dann hat es mich total gefreut. Der italienische Beitrag, dieser Bad Boy, als einer unserer Mitgucker uns eröffnet hat, dass der irgendwie auf Gay Romeo halt irgendwie am höchsten gewertet wird oder mit unter den höchsten läuft. Und ich finde es so geil, wenn ich das weiß. Das macht einfach so viel Sinn, weil der einfach so ein Fetisch auf die Bühne bringt. So ein Bad Boy-Image. Und ich kann es mir so vorstellen, wie Gay Romeo davor so auf die Knie geht. Das ist toll. Das freut mich. Darüber kann ich mich freuen. Und worüber ich mich tatsächlich auch irgendwie freuen kann, das hakt so ein bisschen an dieses. Ich hatte, was du meintest, Marlene, wenn dann der deutsche Beitrag kommt und alle den so verteidigen müssen. Ich musste denken, eigentlich dieses Derailing von Dummies, das passt einfach so gut auf diese Aktionen, die dann so, also diese ganzen Versuche, den irgendwie, diese ganze Veranstaltung zu derailen, das finde ich immer sehr schön. Das passt so gut. Also so diese ganzen Strategien irgendwie doch noch zu erklären, warum dieser Beitrag nicht schlecht ist. toll. Wahrscheinlich könnte man auch ganz guten Bullshit-Bingo zum deutschen Beitrag machen, warum er eigentlich gut ist und warum eigentlich der eigentlich hätte gewinnen müssen. Das war ein schweres Feld. So eine gute Performance. Ja. So gut gesungen. So ein guter Song. harte Konkurrenz. Und was mich halt, also wir haben dieses Jahr dann doch wieder den deutschen, die deutsche Ausstrahlung mit Peter Urban gesehen. Und ich habe irgendwie schon so ein bisschen, ich ziehe mir irgendwie auch so Freude daraus, wenn es dann so gegen Ende kommt und sich herausstellt, so, ah, Deutschland sackt gerade ab. Peter Urban dabei zuzugucken, wie der einfach echt Muffensausen kriegt und wie so sein Nationalverständnis so bröckelt und er ist irgendwie so die ganze Zeit irgendwie so, oh ja, ja, jetzt haben wir da, von denen und denen haben wir jetzt so und so viele Punkte gekriegt. Und ich habe immer so das Gefühl, ich kann diesem Typ so dabei zugucken, wie sein Ego so zerbröckelt und es bringt mir Spaß, habe ich das Gefühl. Also es ist jetzt auch nicht so ganz schadenfrohlos. Schadenfreudlos. Das muss ich zugeben. Ich entwickelte eine große gegen Peter Urban gerichtete Schadenfreude. Aber das bringt mir irgendwie Freude, dem zuzugucken, wie er so die Kontenance verliert. Naja, die verlieren tut er die ja nicht, aber. Aber er zappelt so. Er zappelt so, das er stimmt. Zappelt. Das ist, mit sehr viel Genuss so. Kann man das ja. Machen, das stimmt, ja. Ist schon scheiße, wenn man das Ego auf Patriotismus aufbaut, ne? Oder auf den deutschen ESC-Beitrag. Don't do that. Das ist doch ein guter Ratschlag. Nicht das Ego auf den deutschen ESC-Beitrag ja, genau. Bauen. Ja. Das ist ja gut, dann können wir den Leuten da draußen noch was mitgeben für die Zeit, wenn wir nicht mehr da sind als Podcast. Unsere Weisheit. Ja. Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja. Soll ich mal ziehen? Ja, mach mal. 57 Minuten, 52. Wir wollten 5 Minuten reden über die ESC. Nein, das war ein Zwischenverhandlungspunkt, dass das nicht funktionieren wird. Und, ach so. Ja. Okay, ich ziehe. Was haben wir? Wir haben alte Fragen, aktuelle Fragen und Grüße eventuell, ne? Ja. Mhm. Okay, das ist jetzt was ein Kommentar, der mal unter was stand. Hatten wir gesagt, wir machen die. Wir sagen, wer das geschrieben hat, wenn es dabei steht. Ja, ne, hatten wir, glaube ich, gesagt. Aber wir können es auch weglassen. Das steht zweimal da. Na gut. Einmal oben drüber und einmal unten drüber. Okay. Du kannst es uns ja sonst einmal zeigen und dann können wir. Es steht also, ja öffentlich. Ja. Also, es ist nicht an uns direkt, es ist ein Kommentar. Deswegen sage ich es jetzt, weil es steht ja schließlich bei HS, das steht unter HS im Internet, unter der HS ohne Nummer. Erstmal, ihr seid toll und ich werde diesen Podcast sehr vermissen, kleiner 3. Meine spontanen Fragen haben auch direkt mit dem Podcast zu tun. Warum wurde der Abstand immer größer zwischen den Folgen? Ist es der schnöde Alltag mit Kind, Erwerbsarbeit und Gedöns, der einfach zu viel Zeit fraß, verschobene Interessen, alles gesagt oder nichts mehr drin in den aktuellen Diskursen oder was ganz anderes? Null Bock mehr ist auch total verständlich. Das ist ein Smiley Grinsen mit einem Lachen, offenen Lachen und einem zusammengekniffenen Augen. Welche Folge würdet ihr einrahmen lassen? Gibt es eine, die ihr am liebsten offline nehmen würdet? Was passiert überhaupt mit der Reihe? Bleibt sie archiviert als historisches Dokument online oder ist euch das irgendwann nicht mehr recht, 10 Jahre lang rückverfolgbar, so öffentlich zu sein? Freue mich auf den Podcast. Alles Liebe, Puzzle. So viele Fragen. Das sind ziemlich viele Fragen. Oje. Fangen wir von vorne an. Ja. Ich möchte ein Herz an Puzzle raussenden. Auch ein kleiner 3 von mir. Ja. Ich unterschreibe das. Die erste Frage ist, warum wurde der Abstand immer größer zwischen den Folgen? Ist es der schnöde Alltag mit Kind, Erwerbsarbeit, Gedöns, der einfach zu viel Zeit fraß, verschobene Interessen, alles gesagt und nichts mehr drin in aktuellen Diskursen oder was ganz anderes? Mhm. Ist, glaube ich, so der erste Fragenkomplex. Mhm. Willst du einfach anfangen? Du hast die Frage vorgelesen. Okay. Ich glaube, wir haben das eigentlich auch schon so ein bisschen beantwortet. Für mich ist es, glaube ich, eine Mischung. Also es gab... Also wie, glaube ich, bei ganz vielen Sachen ist es halt so, es ist ja wirklich ein sehr, sehr langer Zeitraum gewesen und Leben hat sich sehr verändert. Und ich persönlich komme so mit Regelmäßigkeiten ganz gut klar. Und als irgendwann war halt klar, wir können so Regelmäßigkeiten eigentlich nicht wirklich aufrechterhalten, weil immer irgendwie sowas dazwischen kommt. Und für mich ist das schon auch immer so ein Zeichen von, okay, was ist da eigentlich hier die Priorität? So, also wenn immer was dazwischen kommt und immer irgendwas anderes wichtiger ist, dann ist halt schon immer so ein bisschen die Frage, okay, wie wichtig ist einem das eigentlich gerade noch? Und die Frage habe ich mir schon relativ lange gestellt. Und dann haben wir ja auch schon immer mal wieder so, ja, halt immer mal wieder neue Gedenkanstöße gehabt, warum dann irgendwie das jetzt eigentlich nicht so eine hohe Priorität hat, so. Und ich glaube, das ist dann auch der Grund, warum die Folgen immer weiter auseinandergezogen sind, weil dann kam so dieses und jenes und so. Und irgendwie war es halt dann einfach nicht mehr so vordergründig. Und was, glaube ich, für mich schon auch so ein Ding war von, dass ich es auf der einen Seite, und das beantwortet eigentlich fast die zweite auch so ein bisschen, aber ich kann das gleich nachher nochmal ausführlicher machen, eigentlich finde ich es schöner, wenn wir Folgen haben oder gehabt haben, wo wir uns so ein bisschen vorbereitet haben. Auf der anderen Seite hätte das halt noch mehr Arbeit bedeutet und irgendwie war das aber eigentlich ja auch ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich, war das ja wirklich mal so genau so, wie wir es eigentlich fast die ganzen Jahre durchgezogen haben, gedacht so, wir machen das Mikro an, unterhalten uns und fertig. Irgendwie fand ich das mit, wann haben wir damit angefangen? Naja, vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren, ja, stimmt. Also mit 30 fand ich das dann offensichtlich eine ganz gute Idee und irgendwie fand ich es mit 40 dann nicht mehr eine gute Idee. Also ich glaube so, dass so diese Idee, man könnte das einfach so machen und es ist irgendwie interessant für irgendjemanden oder das ist irgendwie wichtig genug, ist halt irgendwann immer weniger geworden. Der Anspruch ist eigentlich immer mehr geworden, die Zeit aber nicht. Also und da, aus diesem heraus hat sich dann, glaube ich, immer auch weniger Lust entwickelt, da irgendwas zu machen oder so. Also das sind, glaube ich, so meine Hauptgründe gewesen, warum ich dann vielleicht immer mal wieder dann auch nicht so den Anstoß gegeben habe. Man hätte das eigentlich dann, von meinem Anspruch her hätte man es dann eigentlich umformen müssen, andere Formate suchen müssen und so. Aber leben und andere Sachen und viel zu tun. Und wir haben auch in den 10 Jahren echt richtig anstrengende Zeiten gehabt. Auch zu dritt oder zu viert. Und auch so, was halt so an Dingen passiert ist und die viel Energie gekostet haben, so und ja, irgendwie so. Und alles gesagt finde ich jetzt eigentlich nicht. Also ich kann immer noch weiterreden. Ich werde reden, bis ich umfall irgendwann. Also ich glaube auch nicht, dass ich irgendwann aufhören werde, eine Meinung zu haben. Ich glaube, die Podcast-Welt hat sich auch einfach weitergedreht. Also es gibt ja mittlerweile total viel und irgendwie war es halt nicht mehr so dieses Gefühl von, es ist so notwendig und immer weniger und dann, ja, und dann waren plötzlich 2 Jahre rum und wir hatten keine einzige Folge gemacht. Und dann verfehlt man ja auch so ein bisschen den Drive, so hatte ich das Gefühl. Ja. Erstmal nur die erste Frage, ne? Erste Frage, komplex, ja. Guckst du mich so an? Ja. Ja, oder? Ja, ich glaube, mir geht es echt ähnlich. Also auch in dieser Mischung aus es kommen einfach immer mehr Sachen dazwischen und immer mehr Leben kommt dazwischen. Und dazu kommt, glaube ich, dass mein Gesundheitszustand auch nicht mehr so der gleiche ist wie mit Ende 20, wo ich einfach viel mehr geschafft, also so viel mehr auch so verschiedene Sachen irgendwie gewuppt habe. Und jetzt merke ich halt zunehmend, nee, geht nicht. Ich muss mich doll konzentrieren auf die Sachen, die gerade wichtig sind und viel von dem, was dann nur halb wichtig ist, fällt hinten runter und offensichtlich war dann der Podcast auch eine von den Sachen, die dann irgendwie nur noch so halb wichtig waren. Eigentlich schade, ne? Naja, so ist es. Nee, eigentlich finde ich das gar nicht so schade. Ich finde es ja eigentlich auch gut, dass wir uns entschieden haben, nochmal so einen Abschluss zu machen und das damit auch irgendwie zuzumachen und irgendwie nicht so auströpfeln zu lassen. Eigentlich finde ich das gut so. Und mir geht es sehr doll so, dass ich das Gefühl habe, als wir den angefangen haben, war ich irgendwie so jung und hatte krasses Sendungsbewusstsein. Und, oder was ist das? Ja, Sendungsbewusstsein. Ne? Ich muss irgendwie meine Meinung raushauen und das gibt's noch nicht, dann sage ich was dazu, ohne zu wissen, ob es das jetzt schon gibt oder nicht. Und auf jeden Fall, was ich dazu sage, ist immer total aktuell und interessant. Und ich bin sehr froh, dass das nicht mehr so ist. Eigentlich. Und ich habe, glaube ich, so ein bisschen... es gibt super viele Podcasts mit Leuten, die irgendwie jünger sind, die in den Diskursen, gerade so in den Netzdiskursen mehr drin sind als ich, habe ich das Gefühl, ich verliere, glaube ich, den Anschluss. Oder ich verliere nicht den Anschluss, ich merke, dass mich bestimmte Sachen anders interessieren, als es im Netz passiert. Ich habe dann nicht mehr so das Gefühl, ich möchte dazu was sagen. Ich habe eher das Gefühl, wenn ich was dazu sage, dann komme ich ganz schnell auf so eine Position von, also Opa ist übertrieben, ne? Aber irgendwie, Joke erzählt mal irgendwie von früher. Die Position finde ich super nervig, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Habe aber gleichzeitig das Gefühl, dass halt Diskurse auch immer wieder sich wiederholen und ich dann eher denen so müde gegenüberstehe oder unverstehend. Und das finde ich ist, glaube ich, ein guter Moment, um dann auch zu sagen, so, nee, dann ist meine Meinung auch einfach nicht mehr so wichtig. Oder kann sich ja auch verschieben, kann woanders hingehen. Ich kann irgendwie das, was ich spannend finde, woanders machen und nicht versuchen, noch so in so einer Bubble was hochzuhalten, was offensichtlich sich überlebt hat für mich. Also ich habe tatsächlich da so ein sehr starkes Gefühl von, meine Meinung ist einfach nicht mehr so wichtig. Lass mal andere ran. Genau, ich glaube so, das ist ja auch tatsächlich, also eigentlich finde ich es auch gut, nicht mehr so dieses krasse Sendungsbewusstsein zu haben, weil ich glaube, dass dieses Sendungsbewusstsein auch aus so einer echt unreflektierten Position teilweise kommt. Ja, ich weiter. Ja, also ich bin mir auch schon sicher, dass wir das schon so ein bisschen angesprochen haben, was irgendwie so dazu geführt hat, weswegen wir irgendwie Podcast schon mal so ein bisschen hinterfragt haben oder warum wir uns jetzt irgendwie so ein bisschen davon lösen oder schon vielleicht sogar schon längst gelöst haben. Und ja, also ich finde auch, dass so einfach viel Leben passiert ist und es einfach auch bedeutet, wie viel Zeit wir einfach hatten, irgendwie als wir angefangen haben, hatten einfach wahnsinnig viel Zeit zur Verfügung, sowas zu machen und irgendwie das regelmäßig zu machen oder wenn es uns gerade passt zu machen, ohne dass wir uns da ernsthaft für groß anstrengen mussten, so richtig doll. Und da ist dann einfach im Leben passiert, auf unterschiedlich massive Art und Weisen, von irgendwie sich um Ausbildungssachen kümmern, um berufliche Sachen, um Geld verdienen und dann eben auf einmal irgendwie eine Familie spontan zu gründen und irgendwie auch Elternverantwortung zu übernehmen und sowas. Das war dann, glaube ich, nochmal so das, für mich war es schon noch das Extremste irgendwie an Lebensveränderungen, irgendwie was nochmal so einen starken Shift gemacht hat. Und da war dann auch klar, okay, das, also Kindverantwortung und irgendwie Podcast, symbolische Podcast-Verpflichtungen, es waren dann einfach doch sehr unterschiedlich, also so, da hat der Podcast leider dann einfach auch verloren, aber auch, also das nicht nur irgendwie, weil es wegen Kindverantwortung ganz platt, sondern weil ich hatte zwei Gedanken. Sie waren beide wichtig. Naja, ich sag den zweiten, den weiß ich noch. Das ist dann nur kein so smoother Übergang. Dass irgendwie dadurch, dass unsere Leben dann so bewegt waren und immer bewegter waren und so mit sehr vielen unterschiedlichen befüllten Kalendern auf einmal irgendwie, also so daraus unser Leben bestand, bedeutet ja der Podcast auch, dass wir zu dritt irgendwie Zeit haben, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und uns zu unterhalten. Und ich glaube, wenn ich halt das Gefühl habe, dass das in meinem Alltag eigentlich sonst nicht vorkommt, dass ich mit euch mal so an einem Tisch sitze und mich mit euch unterhalten kann, dann werde ich nicht bei der ersten Chance, die sich ergibt, ein Aufnahmegerät daneben stellen, sondern dann finde ich es eigentlich schöner, überhaupt irgendwie, oder so war es mir dann einfach auch, glaube ich, wichtiger zu sagen, okay, es ist irgendwie auch gut, dass wir überhaupt in Kontakt miteinander kommen und uns austauschen können und dann wäre dieses, das dann, also das noch mit Aufnahmegerät zu einem bestimmten anderen Thema oder so, wäre halt dann, hätte sich, glaube ich, einfach nicht mehr passend angefühlt. So von eben, ja, das ist ja auch wieder so prioritätenmäßig. Und überhaupt, und Energie zu haben. Das war, glaube ich, so der erste Punkt. Wenn Sachen so doll schlauchen und wir einfach echt durch waren an vielen Stellen, aus verschiedensten Gründen, dann ist es tatsächlich, auch wenn sozusagen unsere Anforderungen relativ niedrigschwellig sind und wir uns dann nicht noch groß recherchieren und in Sachen einarbeiten, irgendwie uns ein Skript schreiben und also so dann loslegen, sondern aber trotzdem irgendwie so viel Energie zu haben, um irgendwie mit einigermaßen klarem Kopf und so einem guten Gefühl zu sich selber irgendwie daran zu gehen, ist manchmal schon schwierig genug. Und ich glaube, dass es selbst diese Voraussetzung war dann einfach nicht immer gegeben. So. Ja. Steff hat gelacht, weil ich in Chipsucht verfallen bin. Muss mal kurz auf den Zettel gucken. Kannst du mir einmal Wasser geben, bitte? Gedöns. Hosen. Ja, dieses, was du, Joko, beschrieben hattest, mit diesem auch so raus sein, also so irgendwie, oder auf, dass sich so die Position auch in Social Media verändert und Podcast nun mal ja auch ein Teil von Social Media irgendwie ist, von Netzpolitik, dass ich, also so mittlerweile ist es so, dass ich wirklich gar nicht mehr, ich interagiere mittlerweile gar nicht mehr über soziale Medien, nirgendwo. Ich benutze, also so eigentlich bin ich nur am Konsumieren von Social Media, von Informationen und Nachrichten. Und so meine einzige Interaktion ist dann noch sowas wie Likes oder Retweets so über Twitter. Aber ich bin zwar noch auf Facebook und gucke da auch in großen Abständen mal rein, aber interagiere da auch nicht. So, und das ist halt so eine massive, krasse Veränderung, weil vorher habe ich, also so, ich habe jahrelang fast nur über soziale Medien irgendwie interagiert. Und ja, das macht, glaube ich, auch viel aus, auch dieses Gefühl von irgendwo drin zu sein oder nicht, weil jetzt habe ich das, weiß ich so, okay, es tauchen irgendwelche Sachen auf und ich weiß, ich habe im Zweifel wenig Ahnung, worum es geht. Und wenn es mich interessiert, versuche ich noch so ein bisschen nachzulesen, um so ein bisschen mehr ein Gefühl dazu zu bekommen, worum sich jetzt irgendwie meine Timeline gerade kreist. So, aber das war es auch. Und wir hatten da ja auch schon in der vorherigen Folge drüber gesprochen, wie so die Ausdrucksformen irgendwie mittlerweile sind. Also so, dass manches einfach auch so super, super harsch ist und haben wir uns darüber unterhalten? Ja. Ja, und dass das dann einfach auch für mich keine Art und Weise ist, mich auszudrücken, einfach auch, weil ich weiß, wie anstrengend das ist. So, genau, aber dazu hatten wir schon ein bisschen mehr gesagt. Ja. Und dieses sich vorbereiten, also das war ja auch, ist tatsächlich auch so ein Konflikt, der sich irgendwie so durchgezogen hat, dass wir da erstens sehr unterschiedliche Bedürfnisse haben, was irgendwie Vorbereitungsgrade angeht. Und es dann zum Beispiel für mich, auch wenn es halt ein, wir setzen uns einfach nur zusammen am Tisch ist, häufig bei manchen Themen dann schon was war, bei denen ich mich zumindest innerlich drauf vorbereiten wollte. Nur so ein bisschen irgendwie so das schon mal so ein bisschen im Kopf irgendwie rumtragen, um so das Mindsetting so ein bisschen drumherum zu sortieren, irgendwie um ein bestimmtes Thema, vielleicht auch um irgendwie mich an Sachen zu erinnern oder bestimmte Beispiele, was auch immer. Und auch das ja schon was ausmacht, weil dann ist es halt irgendwie, dann gab es ja doch noch irgendwie ein Vorher, ein Vor, bevor die Aufnahme stattgefunden hat und so. Ja. Das war jetzt ein bisschen durcheinander, aber ein Potpourri von Eindrücken und Erkenntnissen. Aber das stimmt. Ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr, dass wir uns darüber unterhalten haben, aber das ist für mich tatsächlich auch ein richtig großer Punkt, dass ich die Diskussionskultur auf Social Media einfach nicht mehr, für mich auch nicht mehr interessant finde, und ich glaube, das ist auch sowas, das da ist, glaube ich, auch dieses Weißreflexe-Buch für mich so ein Einschnitt gewesen, an dem ich das nochmal gemerkt habe, weil es irgendwie so irgendwann so gekippt ist in so krasse Call-out-Culture, die zu nichts geführt hat mehr. Und ja, keine Ahnung, da habe ich, glaube ich, dann auch wenig Interesse dran, mich da noch mit reinzubegeben. Ich empfinde das nicht als produktive Diskussionskultur. Ja. Und welche Folge würdet ihr gerne einrahmen? Und was passiert überhaupt damit? Würdet ihr einrahmen? Welche würdet ihr am liebsten offline nehmen lassen? Was passiert? Bleibt sie archiviert? Oder nicht? Voll mein Redefluss abgeschnitten. Ach, Entschuldigung, ich dachte, du warst fertig. Hast du nur eine Pause gemacht? Ich könnte, glaube ich, noch ewig darüber. Ja. Ja, das wollen wir nicht. Ja, das wollen wir nicht. Okay. Hier, Leute. Das ist lustig. Ich meine, wir haben ja jetzt, seit wann machen wir diese Abschlussfolgen? Seit dem Herbst oder so, ne? Ja, Ende des Jahres. Das heißt, seitdem denke ich über diese Frage nach, welche Folge fand ich eigentlich richtig geil und welche fand ich richtig scheiße. Und ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es, also auch was ich eben gemeint habe, irgendwie, Mann, ich war echt unreflektiert auch. Das heißt, es gibt schon einige Folgen, die würde ich eigentlich, also ich glaube, da müsste ich hart cringen, wenn ich die höre. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Urlaubsfolge. Als wir Urlaub gemacht haben, da fand ich uns echt nicht so geil. Was auch so ein Moment war, bei dem ich irgendwie denke, so, oh, Joke, war, als wir mal irgendwann von jemandem Stößchen gefragt wurden, ob diese Person Verschriftlichungen organisieren soll. Und ich dann zum Podcast. Das ist super lange her. Und ich weiß noch, dass ich so war, so, nein, das ist doch ein Podcast. Keine Verschriftlichung. Wo ich jetzt so denken würde, ey, hallo, was geht denn? Was war denn da irgendwie? Was hat mich denn da geritten? Also irgendwie so... Urlaubsfolge, welche meinst du denn? Was? Da waren wir in Polen. Ah, das, ja. Ganz, da waren wir gerade mit Kind. Ja, ganz frisch, erster Sommer. Ja. Und ich glaube, wir haben auch Kommentare bekommen, dass wir uns da irgendwie echt nicht so geil verhalten haben irgendwie in der Folge. Und ich glaube, wir haben es einfach echt ziemlich, ja, derailed, würde ich sagen. Also nicht gesehen, was daran problematisch hätte sein können, was wir da gemacht haben. Also sowas. Und ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass viele Folgen auch genau aus dieser, also Aspekte haben von, ja, was wir so sagen, hat halt irgendwie, ist so die Speerspitze an politisch sein. Da lassen wir uns auch nicht reinreden. So, ja, nervig. Also, da gibt es bestimmt einige, wo ich jetzt sagen würde, oh, bitte, nimm sie weg. Aber das finde ich dann ja auch irgendwie, ist ja auch irgendwie okay, jetzt steht es im Netz, jetzt ist vielleicht auch nach, es kann man so eine, wenn man da Lust drauf hat, uns beim Failen zuzuhören, geht das halt. Ich fände es, glaube ich, aus solchen Gründen eher gut, das stehen zu lassen. Und eine richtig coole Folge, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich glaube, diese Putzen-Folge, ich glaube, die war richtig cool. Ich glaube, da haben wir irgendwie nochmal so ein Highlight gehabt. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir damals auf dieses Festival gegangen sind mit einer Folge. ich weiß gar nicht mehr, welche das war, aber egal. Es war eine Folge, die wir extra dafür produziert hatten und noch eine, die dann eine ältere Folge. Und ich glaube ja, unsere Gesangsfolge war schon auch ganz gut, als wir da Katy Perry analysiert haben. Allerdings nur zu zweit, deshalb bin ich so ein bisschen, würde ich die jetzt nicht so nicht rahmen, das wäre irgendwie uncool. Das würde dann dem Podcast an sich nicht gerecht werden. Ja. Ansonsten, der Podcast wäre besser, wenn das Fazit nach 10 Jahren hätten wir das Ganze mal ohne Marlene gemacht. Nein. Nee, ich glaube eher andersrum. Ich würde, glaube ich, einfach den Podcast rahmen, weil ich das total cool finde, dass wir das irgendwie 10 Jahre gemacht haben. Und ich glaube, das ist einfach echt ein, mit allen Höhen und Tiefen, irgendwie ein cooles Projekt. Und ich finde es cool, dass es da ist. Und ich würde es auf jeden Fall, solange wir Bock und Zeit zum bisschen drum kümmern und Geld ein bisschen reinstecken haben, würde ich es auch online lassen. Also es wäre so meine Meinung dazu. Genau. Und es ist einfach irgendwie als war eine super Idee. Hat irgendwie lange Zeit auch super, war einfach echt auch cool und ist irgendwie was, worauf ich dann auch gerne zurückgucke. Auch wenn es zwischen, also auch wenn ich mich da drin jetzt nicht durchgehend richtig cool finde. Nee. Das wäre so meine Antwort darauf. Also technisch gesehen liegen die Folgen im Internet Archive. Ja. Und da liegen sie kostenlos. Und solange es das Internet Archive gibt und wir uns, also ich glaube, wir hatten noch nie mal eine Diskussion darüber, ob wir das eigentlich offline nehmen oder so. Ob es den Blog dann immer gibt, ob es den Feed immer geben wird, aber die Folgen an sich werden auf jeden Fall erstmal sind bereits archiviert sozusagen. Ja. Ja, da könnten wir uns mal drum kümmern, dass das irgendwie die alle gleichmäßig, dass tatsächlich alle Folgen nochmal auf sicher irgendwie abgelegt sind unter dem gleichen Account und sowas. Das ist, glaube ich, in den Jahren mal so ein bisschen durcheinander gegangen. Aber genau, da müssten wir keine weiteren Energien mehr reinstecken oder eben nichts weiter betreiben, damit es zumindest für immer im Internet ist. Das Internet vergisst eh nicht. Ja, also ich glaube auch, dass es einige Folgen gibt, bei denen ich so auch eher denke, das war jetzt schon auch echt hart oder irgendwie mit denen ich dann nicht so zufrieden war. Ich meine, es gibt so viele Folgen und ich erinnere mich nicht an alle. Ich habe versucht, mir tatsächlich alle einmal irgendwie so ein bisschen durchzulesen, durchzugucken, um mich so ein bisschen dran zu erinnern. Das ist jetzt mittlerweile aber auch schon wieder einige Monate her. Aber diese Urlaubsfolge, da kann ich es einigermaßen, also so, ich kann es erahnen irgendwie, dass es irgendwie teilweise nur schwer erträglich war. Und bei den, also ich glaube, was mir sehr schnell eingefallen ist, war diese Weiblichkeitsfolge, irgendwie Heilige Mutter Hure, irgendwie. Das war, glaube ich, so für mich gefühlt, glaube ich, eines der zähesten Folgen, die wir je produziert haben. Da kamen wir einfach an keinen Punkt irgendwo. Also es war wirklich so, wir hatten es so doll vor, irgendwie uns selbst über Weiblichkeit zu unterhalten. Und es hat irgendwie so. Wir haben keine Ahnung von Weiblichkeit. Ich weiß gar nicht, waren wir dann nur zu zweit bei der Folge oder waren wir dann zu dritt? Ich glaube, wir waren zu zweit. Ich glaube, wir haben zwei Folgen zu zweit gemacht. Esoterik und Weiblichkeit. Na, ohne mich geht nicht mit Weiblichkeit. Das war, also das ist definitiv eine Folge, da könnte ich jetzt auch okay drauf verzichten. Weil ich einfach nur noch dieses Gefühl mitgenommen habe von, es gibt ein paar gute Startpunkte, aber irgendwie haben wir da irgendwie nicht so einen Schuss machen können an irgendeiner Stelle oder was Prägnantes, Präzises irgendwie hinbekommen. Ich glaube, genau, und die Folge über das nach dem Verdict mit wem Camp, da habe ich auch so mit irgendwie die größten Fragezeichen, weil ich tatsächlich im Nachhinein, also das ist vielleicht sogar mit dem Verdict mit wem und mit dem Gender Camp zusammen. Ich glaube, dieses bei irgendwie zumindest teilweise in Queer-Community mit eingebundenen Events, bei denen wir irgendwie, an denen wir teilnehmen und dann im Nachhinein irgendwie als Podcast uns darauf beziehen und das irgendwie so ausbreiten. Ohne dass ich da richtig zu einem Punkt komme, aber ich merke, es hat durchaus kritische Aspekte da drin, weil erstens können das zur Folge haben, dass Leute uns irgendwie nicht mehr vertrauen. Irgendwie so dieses, oh, Joko, Marlene und Steff nehmen jetzt an der Veranstaltung teil. Das kann bedeuten, in der nächsten Podcast-Folge irgendwie nehmen die das alles auseinander, was jetzt gerade hier passiert. Und ne? Klima der Angst. Also so, ne, wie gesagt, das ist nicht sehr einseitig, sondern da schwingen, also so, ich sehe das nicht als ganz krass und es geht überhaupt nicht. Aber ich merke, dass es schon eine gewisse Schwierigkeit mit drin hat, bei der ich zumindest für mich weiß, dass ich diese Art der machtvollen Position, die ich darin habe, dass ich da nicht ordentlich verantwortungsvoll damit umgegangen bin. Mhm. So, das weiß ich einfach. Und deswegen sind die Folgen, sind sowohl Gender Camp, aber noch doller eigentlich, wer mit, mehr lebt mit wem, Folgen, auf die ich dann unterm Strich nicht so stolz bin, weil ich denke, so was so, genau, Community Building, irgendwie Strukturen miteinander bauen und halten und sowas, sich dann so rauszuziehen und dann von außen drauf zu gucken und Leute darüber dann damit zu konfrontieren, ist halt dann nicht so ein starkes Miteinander-Angebot. Ja, würde ich, genau. Und da würde ich, glaube ich, mittlerweile irgendwie vielleicht versuchen, anders mit umzugehen oder so. Ich glaube, das haben wir halt früher richtig viel gemacht. Dieses sich rausziehen und dann so diese extra Position einnehmen und immer nur diese kritische Beschreibungsposition. Ja. So. Genau, wenn ich versuche, mich dann in die Personen hineinzuversetzen, die auch bei der Veranstaltung teilgenommen haben und so, dann, also wüsste ich nicht, wie ich mich eigentlich fühle, wenn ich weiß, dass es da diese Leute gibt, die das machen. Naja. Genau, ob irgendwie mit Löschen, finde ich, denke ich auch so, also ich glaube, wenn es wenn jetzt irgendjemand von uns eine Folge hören würde und danach sagt, ey, ich komme darauf echt nicht klar, irgendwie was da drin passiert, ich finde das zu heftig, lass uns damit irgendwie umgehen, dass das irgendwie nicht mehr verfügbar ist. Also so kann man ja gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. So, oder auch von anderen Leuten außer uns dreien irgendwie das kommuniziert werden würde oder so, je nachdem, also so Kritik geäußert würde, dann würde ich schon darüber nachdenken, so okay, muss das jetzt tatsächlich irgendwie aus historischen Archivierungsgründen erhalten bleiben, dieses Goldstück irgendwie, oder ist es auch okay, es war jetzt lang genug da und kann jetzt auch mal weg, vor allem irgendwie, weil es irgendwie schlechte Gefühle mit sich bringt oder so, keine Ahnung, aber wir kamen noch nicht in diese Situation. Genau. Muss ich noch irgendwas zu löschen sagen? Genau, aber genau. Also generell habe ich jetzt gerade nicht das Bedürfnis, davon irgendwas zu löschen, sondern würde auch eher erstmal so den Pain ertragen, zu wissen, da ist auch schon ganz schön viel Quatsch drin und ich würde es aber auch ungern unsichtbar machen, weil dadurch auch wieder dieses, puste ganz viel Zeug irgendwie, also so gebe ganz viel Zeug von mir irgendwie in die Welt und viele hören das dann, weil es frisch erschienen ist und müssen sich dann damit irgendwie beschäftigen und Jahre später fällt mir ein, ach, war ja doch nicht irgendwie damit, wenn das jetzt jemand hört, dann könnte ich gar nicht mehr so cool damit, könnte ich gar nicht mehr so cool irgendwie daherkommen. Und deswegen nehme ich es jetzt raus, damit ich irgendwie cool und hyper reflektiert irgendwie und super aware mich darstellen kann. Und das fände ich halt auch Quatsch. Also ich finde es auch gut zu sehen von, wow, okay, die haben auch ganz schön Quatsch irgendwie erzählt. Hm. Finde ich auch gut, weil es, also das macht es ja irgendwie auch realistischer und nicht so künstlich. Ja, und Lieblingsfolgen, dadurch, dass diese Katy Perry-Folge eben auch irgendwie vorbereitet war und wir uns an was sehr, sehr, sehr Konkreten irgendwie so durchgearbeitet haben, war es einfach, hatte es was sehr Griffiges und ich glaube, das hat dann in dem Kontext einfach sehr gut funktioniert. Deswegen ist mir die schon auch irgendwie als gute Folge hängen geblieben. Aber es gibt auch Folgen, bei denen ich glaube, ich erinnere mich an diese Krass-Folge. Da ging es um dieses Buchprojekt. Ah, die Mamas und der Papas. Ja. Das ist meine Lieblingsfolge. Und da finde ich es halt spannend, so einen Moment von, okay, wir sind irgendwie, also wir, da gibt es irgendwie eine Verletzung und wir versuchen das anhand, also mit Hilfe des Podcasts irgendwie da so uns irgendwie da so durchzugehen und irgendwie und am Ende irgendwie an einem besseren, kraftvolleren Punkt wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, wie sich das dann auf der anderen Seite unbedingt anhört oder wie das dann so mitkommt, aber es war zumindest, also ist ja auch schön, was für uns selber rausziehen zu können oder andere dran teilhaben zu lassen. Also ich bin so ein bisschen unentschieden, weil dieses sich verwundbar zeigen oder irgendwie, das kann einerseits cool sein und zu sagen so, hey, okay, die stehen jetzt auch nicht immer über allen drüber und analysieren einfach knallhart und dann ist schick, sondern irgendwie so, das macht was emotional mit uns und wir sind irgendwie erschöpft und enttäuscht und also so und können das irgendwie teilen. Und analysieren trotzdem knallhart. Natürlich. Ja. Ich würde gerne diese Chips gegen Nussecken tauschen. Ach, ja, wir haben noch gar nicht die Nussecken erwähnt, die es ganz kongenial gestern zum ESC-Gucken gab als Referenz. Vegane, glutenfreie Nussecken. Also als Referenz? Ja. Natürlich. Gildehorn? Gildehorn. Nussecken? Ja, das war sein Erkennungsmerkmal. Ja. Ach, was, das habe ich überhaupt nicht gecheckt. Sein Signature-Move war Nussecken. Nussecken, ja. Geil. Wow, ja. Voll cool. Das, ja, habe ich das auch so gefeiert. Ja. Ah, Nussecken. Oh. Oh. Das ist doch schön. Na. Das ist doch schön. Und jetzt noch so fast 24 Stunden später. großartig. Danke. Ich glaube, die Person, die sie gemeint hat, hört es wahrscheinlich gar nicht. Aber. Ach, toll. Und dann sind sie auch noch so lecker. Ja, also diese. Die Krass-Folge ist mir irgendwie hängen geblieben als irgendwie gute Folge, ohne dass ich es jetzt so ganz konkret benennen kann. Und stimmt, die Putzen-Folge, die war auf jeden Fall auch so dieses, ach, mal wieder was irgendwie Konkretes nach längerer Zeit. Wir haben doch noch was zu sagen. Ja. Aber sonst, also so, wenn ich mal in irgendwelche Folgen reingehört habe, dann gibt es häufig einfach auch so einzelne Sätze, kleine Momente, bei denen ich denke, ach cool, das ist irgendwie, das hat jemand von uns irgendwie dann gerade schön formuliert. Und das ist irgendwie ein schöner Gedanke zum irgendwie sich dran festhalten oder hochziehen oder Sachen nochmal anders betrachten als vielleicht bisher so. Und ich weiß, dass das wiederum in ganz vielen Folgen oder vielleicht sogar fast allen Folgen drinsteckt, irgendwie solche Momente. Ja. Das stimmt, die Krass-Folge, die fand ich richtig gut. Und das war ja auch, glaube ich, auch so ein bisschen meinetwegen, ne? Dass sie gut war oder dass sie... Ja, wieso? Da war Juki auch wieder dabei. Ach, stimmt, ja. Nein, ich glaube, wir haben da meinen Schmerz verarbeitet, oder? Ah, unseren gemeinsamen Schmerz, glaube ich. Unseren gemeinsamen Schmerz, okay. Also jetzt, wo du es gesagt hast, weiß ich, dass die Folge für mich auf jeden Fall total wichtig war. Mhm. Auch wenn ich das verstehen kann, so dieses, ist das eigentlich eine fragwürdige Aktion, so ein Schmerz an so einem diskriminierenden Projekt oder keine Ahnung, was ist das, silenzenden Projekt so öffentlich auszuarbeiten. Aber wir haben das ja nicht die ganze Zeit gemacht. Und ich weiß, dass es für mich richtig cool war. Also, dass diese Folge irgendwie eine richtig gute Bearbeitung war von dieser Situation, die mich richtig fertig gemacht hat. Daran erinnere ich mich auch noch. Insofern, ja. Und da finde ich es dann, das ist ja auch spannend, dass du das sagst, weil ich finde, dass da auch ein guter Unterschied drin liegt, ob wir so ein Ding kritisieren oder ob wir so ein Camp kritisieren, wo wir uns doll rausziehen. Und so eine, vielleicht so ein bisschen arrogante Extraposition einnehmen. Und bei diesem Buchprojekt wurden wir sozusagen auf diese Extraposition geschoben. Aha. Und da war total klar, so das läuft ohne uns ab, aber unser Wissen wird halt irgendwie ausgebeutet. Das ist auf jeden Fall eine andere Position, um Kritik zu üben, würde ich sagen. Ja. Was sicherlich bei diesen Camps teilweise auch mit drin ist. Also hatten wir ja auch gute Gründe dazu. Ja. Aber deine Punkte auch gut. Mhm. Also die Welt mit dem Folge, die habe ich ja neulich nochmal gehört. Und da habe ich mich eigentlich total gefreut, die nochmal zu hören, weil das war, hatte so ein bisschen was wie von so ein Fotoalbum angucken. Mhm. Weil ich mich an ganz, ganz viel nicht mehr erinnern konnte. Und dann, wir haben da sehr ausführlich auch so Strukturen und sowas beschrieben. Mhm. Und was so Thema war. Und ich war so wieder so in diesem Gefühl drin, auch was wir da so hatten. Weil ich erinnere mich halt daran, dass wir da so echt eine schöne Zeit hatten. Unabhängig von dem dieser Podcast-Folge weiß ich, dass wir da eine schöne Zeit hatten. Weil da so relativ viele Sachen für uns relativ gut funktioniert haben in diesen Wochen. Als ich dann diese Podcast-Folge gehört habe, konnte ich mich plötzlich wieder an ganz viele Sachen, also habe ich mich wieder an Sachen erinnert, die ich komplett vergessen hatte, weil wir sehr ausführlich über die Struktur des Camps auch erzählt haben. Und das hatte sowas Bilderbuch, also oder sowas Fotoalbum-mäßiges. Und das war irgendwie, eigentlich war das ziemlich cool. So. Aber so diese Gratwanderung zwischen, wie viel reden wir eigentlich so über unsere Erfahrungen, wie viel Stimme haben wir eigentlich und wer kann eigentlich nichts dazu sagen, was wir da reden und ist im Zweifel vielleicht auch gar nicht unbedingt einverstanden, was wir da eigentlich erzählen, ist halt irgendwie auch, auf diesem Grat haben wir uns ja sehr lange mehr oder weniger unbeholfen irgendwie bewegt und da bin ich halt auch immer mal wieder an dem Punkt, wo ich denke, vielleicht wäre das irgendwann ein Punkt, wo man, wenn irgendjemand sagt, ich will nicht, dass das zurückverfolgbar ist oder ich will nicht, dass das und das irgendwie über mich erzählt wird oder ich so, also solche Sachen, das wären für mich auf jeden Fall Gründe, auch was rauszunehmen. Also natürlich, wenn sobald irgendjemand sagt, okay, du erzählst da das und das und ich will es nicht, dass das im Internet steht, dann nehme ich das raus. So. Mhm. Aber ansonsten habe ich auch eher so dieses Ding von, ich erzähle so viel Scheiße, ich habe so viel Blödsinn geredet. Ich war so unfassbar arrogant zum Teil, irgendwie, was ich alles schon erzählt habe. Und ich finde es eigentlich total gut, das einfach stehen zu lassen, weil es einfach und nicht einfach wegzunehmen und zu sagen, ups, da habe ich aber irgendwie, weil das gehört halt dazu, das ist Entwicklung so. Und ich finde es auch wichtig, dazu zu stehen. Wie gesagt, außer es ist halt, fühlt sich halt irgendjemand anders davon so doll angegangen, weil das halt sozusagen zu viel Privates zum Beispiel, also wenn man da zu doll in eine private Geschichte von jemandem oder keine Ahnung, also das wären für mich auf jeden Fall Gründe, was rauszugeben. Nicht, weil ich irgendwie denke, das und das, das will ich auf gar keinen Fall, dass das öffentlich ist. So, so als Schemfolgen habe ich, also mir fällt so eine ein, also auch so diese weibliche, da habe ich auch eher so Verdrängungs, ich habe keine Ahnung, was wir da geredet haben, die will ich auch nie wieder anhören irgendwie. Ich höre mir die mal für da, euch. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, Entschuldigung, ich habe dunkle Erinnerungen daran, dass wir auch so über politisch sein. Wir haben mal so Folgen über politisch sein. War das homophob über die Blümchenwiese? Das kann gut sein. Ich glaube homophob über die Blümchenwiese 1 oder 1 und 2. Es gibt so eine Folge, da sind wir im Park. Ich erinnere mich. Und ich glaube, das ist auch eine der ganz alten Folgen. Und ich glaube, dass die auch richtig schlimm ist. Ja. Weil ich erinnere. Ist das nicht eine der ersten Folgen? Es ist relativ früh auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so ein. Das ist. Also, ich habe mir die auch tatsächlich nicht mehr angehört danach. Aber irgendwie erinnere ich mich daran, dass die, glaube ich, für mich so dieses. Dieser Inbegriff ist von. Marlene hat das Gefühl, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Oder wir alle haben irgendwie das Gefühl, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Und reden halt so über so politisch sein und so. Und aber auch so eine Art und Weise, wo ich so das Gefühl hatte, so im Nachhinein, dass da so gar kein Platz ist für irgendwelche anderen Arten von politisch sein. Und auch so eine komplett mangelnde Demut irgendwie gegenüber allem, was so drumherum passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ja auch das, was ich auch so einfach nicht mehr weitermachen will und dem ich auch irgendwie, aber ich kann dem auch nicht gerecht werden, was ich da eigentlich wollen würde und deswegen es auch einfach guten Gewissens jetzt ja auch aufhören kann. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das so eine Folge ist, wo das so sehr doll zusammengefasst ist, weil es einfach so super allumfassendes Thema und dann halt irgendwie Juki versucht völlig dezent irgendwelche Zeichensprünge zu machen und Zeichen zu machen. Ich habe gebärdet. Also. Ja. Juki hat gebärdet, dass er gerne ein Tee möchte und hat es aber und wollte wahrscheinlich mich nicht unterbrechen, aber hat es trotzdem getan. Entschuldigung. Und jetzt bin ich draußen. Mehr Demut. Ja, das ist, glaube ich, so eine Folge, wo das so, so sehr doll zusammengefasst ist, diese ganze mangelnde Demut an gegenüber dem, was sonst noch so an Politiken da ist oder so. Ich muss hier Steff kurz mit dem Brotmesser vor mir fuchteln. Das ist um einen Untersetzer hervorzuholen. Auch wir lassen das einfach so stehen. Wir lassen das hier so stehen, was hier gerade passiert. Denkt euch doch selber, was hier so passiert, genau. Wessen Beitrag war das gestern mit den Fechten? War Griechenland. Das war schön mit dem Fechtballett. Allerdings war das sonst nicht so schön. Aber das Fechtballett war toll. Genau, also ich glaube, es war diese homophobe über die Blümchenwiese-Folge, die irgendwie ziemlich schlimm war. Okay. Weil die halt das so zusammenfasst, irgendwie diese ganze Selbstgefälligkeit. Das ist wahrscheinlich witzig, weil das wahrscheinlich genau das ist, was mich jetzt an Social Media nervt. Die Selbstgefälligkeit? Ja, wahrscheinlich. Ja, weil man kann halt auch sagen, gut, das ist 10 Jahre her, wir haben uns weiterentwickelt. Also, und es bleibt stehen als historisches Dokument von, so ist man halt in einem bestimmten Alter. Kann man sein, muss man nicht. Egal. Gute Folge. Also meine absolute Lieblingsfolge ist tatsächlich die Krass-Folge. Aber genau aus diesen Gründen, weil es halt irgendwie, also die ihr auch schon gesagt habt, für mich hat die, also es war halt auch eine vorbereitete Folge, anders als andere Folgen und die vorbereiteten Folgen sind schon auch einfach die besseren Folgen, muss man halt leider sagen. Damn. Geht halt doch nicht alles so aus der Hüfte. Es gibt aber auch eine Folge, die aus der Hüfte war, die ich auch ganz toll finde, aber die erzähle ich gleich noch. Ja. Genau, also die Krass-Folge, woran ich mich noch erinnere, ist, dass wir da sehr doll es geschafft haben, darüber zu sprechen, in was für einer scheiß verletzlichen Position wir da eigentlich sind und wie oft wir da eigentlich irgendwie auf die Fresse kriegen für und wie wenig, also und dieses Ganze, das ist ja mittlerweile auch schon wieder relativ lange her und um da mal ein bisschen Kontext reinzubringen, weil wir da jetzt ja noch viel drüber geredet haben, es ging so um Elternschaft, also es ging um Elternschaft im Großen und Groben und Ganzen und aufgehängt war das Ganze an ein Buchprojekt. Ich werde jetzt nicht diese ganze Story erzählen, das könnt ihr euch dann ja auch nochmal anhören, aber worum es halt ging in diesen Besprechen, war halt, dass wir versucht haben, so darüber zu kommunizieren, was eigentlich das, warum das nicht so eine einfache Nummer ist, zu sagen, das ist jetzt so Familie und die funktioniert so und so und das funktioniert für alle gleich. Mhm. Und wer da eigentlich alles rausfällt. Und ich hatte so meine Erinnerung ist es halt so, dass wir in dieser Folge es geschafft haben, das ganz gut zu formulieren, warum das nicht einfach warum so Pflegeelternschaft nicht dasselbe in Grün ist wie leibliche Elternschaft und was da eigentlich alles so dazwischen steht und was halt in diesem ganzen Elternschaftsthema so drin hängt, ist einfach so eine unglaublich große Ohnmacht massivsten gesellschaftlichen Strukturen gegenüber, die einfach so holzhammermäßig irgendwie drauf sind, dass sie halt so auf der einen Seite wahnsinnig unsichtbar sind und auf der anderen Seite aber total mächtig. Und dieses Ohnmächtigkeitsgefühl, in dem wir uns da bewegen oder auch damals eben schon bewegt haben, aufgehängt an diesem Buchprojekt, konnten wir in dieser Folge sehr gut rüberbringen. Das ist zumindest das, was ich so an Erinnerung habe. Und da sind wir halt einfach sehr bei uns geblieben. Und da ging es halt nicht darum, wie cool wir sind oder wie was wir für geile Sachen machen oder was wir jetzt für diese oder jene Meinung haben, sondern es ging um unsere Erfahrung und um das, was und um diese Ohnmacht da drin. Und ich glaube, das macht diese Folge einfach für mich so zu so einer total wertvollen, weil das so auch sehr so selten ist, dass man das so rüberbringen kann oder dass ich so das Gefühl habe, da haben wir irgendwie sowas erzählt, was irgendwie was ich auch heute immer noch so unterschreiben würde, zumindest an das, was ich mich erinnere. Vielleicht muss ich nochmal hören, aber so im Großen und Ganzen so. Das ist so eine. Und eine andere, an die ich auch immer wieder sehr gerne zurückdenke, ist die Butch an sich so und so und so. Weil auch eine ganz frühe Folge, wo wir über Butch reden. Und es ist einfach super lustig. Das ist eine super lustige Folge. Wir haben super viel gelacht. Und ich habe sie auch schon, glaube ich, mittlerweile zwei oder dreimal nochmal gehört irgendwie. Und sie ist immer noch lustig. Also es ist einfach... wirklich einfach eine sehr, das ist einfach eine witzige Folge. Wir können also besser über Butches als über Weiblichkeit reden, können wir schon mal festhalten. Ja, über Fem haben wir schon auch noch mal extra. Wir haben über Fem geredet, aber die ist nicht so gut wie die Butch-Folge tatsächlich. Finde ich. Also, hatten halt so einen Moment. Also, ein Butch-Moment. Toll. Die war irgendwie auch cool. Ja, die Putzenfolge war auch gut, so, aber das ist... ich habe einfach nur ein richtig schlechtes Gedächtnis und die Putzenfolge ist noch nicht so lange her. Ja, stimmt. Also die hat mir schon auch gut gefallen, aber sie ist auf jeden Fall nicht meine Top-Folge. Meine Top-Folge ist tatsächlich die Krass-Folge auch. Also, die ist wirklich... Ich finde das sehr lustig, weil wir haben uns überhaupt nicht darüber irgendwie vorher ausgetauscht, dass das... dass wir da doch irgendwie so ein ähnliches Gefühl für haben. Ja. Mir ist noch die Modefolge von eingefallen, dass ich die auch noch in meine Top-Worst-Liste mit drin hatte, weil ich auch nur dieses vage Gefühl habe von, da hast du einfach zu viel über Dinge gesprochen, mit denen du dich einfach noch nie beschäftigt hast. Und, ich wollte gerade sagen, Mode? Echt jetzt? Ja, genau. Da bin ich, also auf die bin ich jetzt auch nicht sonderlich stolz. Das war mir noch eingefallen. Okay. Das war's. Das war's? Ja. Wollen wir noch eine machen? Ja, wir können jetzt nicht hier pro Folge nur eine Frage beantworten. Dann sind wir ja in zwei Jahren noch nicht fertig. Ich gehe eine? Lauter. Ja. Nein, die möchte ich nicht. Die möchte ich. Ja, ich hatte ein nicht so gutes Gefühl zu dem Thema. So, was ich jetzt? Okay. Okay, ich lese es vor. Jetzt dann doch auch mit Namen. Das ist ein Kommentar zu Heiter Scheitern 61, der Muffin brennt, von Lorenz. Von Februar 2018. Hey ihr, ich kommentiere mal, da auch kritische Kommentare erwünscht waren. Großer Smiley. Ich bin nicht so tief drin in der queeren Thematik. Aber ihr drei habt alle eine weibliche Stimme, in Klammern darf man das sagen, und trefft euch in einer Kneipe für Frauen, Inter, Trans, etc. Dürften jetzt auch Männer kommen, die sich als queer bezeichnen? Alles Gute euch, Lorenz. Ich muss mal kurz aufs Klo. Müssen wir das hier ausbaden? Jetzt müssen wir das hier ausbaden. Ja, danke. Darf man das jetzt so sagen? Das ist ja durchaus schon mal in der Vergangenheit passiert, dass irgendwie so in so einem Sammelsurium von irgendwie Frauen-Podcasten und so gelandet sind. Yay. Was dann auch einen so, ja, ich verstehe schon die Initiative, die ihr da irgendwie betreibt und so irgendwie, was so Sichtbarkeiten angeht, aber es ist jetzt nicht so nett, Leute einfach total ungefragt in irgendwie Listen reinzupacken, und das ist natürlich auch absolut unhöflich. irgendwie dann mal festzulegen, was wir jetzt irgendwie für weibliche Stimmen hält, und das dann nur darüber noch versucht, ein bisschen zu öffnen, noch nachzufragen, ob man das jetzt so sagen darf, weil im Zweifel, wenn man selbst Fragen hat oder sich unsicher ist, einfach nicht machen, ist erstmal ein guter Anfang, Ratschlag. Wenn die Frage kommt, darf ich das so sagen? Erstmal nicht sagen und weiter diese Frage verfolgen. Still. Das war jetzt keine Zensur, oder? Was, Zensur? Ja. Verbieten wir jetzt das Sprechen? Ach so, ja. Echt? Von wir. Ja, wir beide jetzt hier. Diese Bank knatscht ganz schön. Die hat auch viel zu sagen. Ah, da könnte man so viel jetzt... Ach, müssen wir jetzt mal so ein bisschen reingehen. Und noch als einen weiteren... Beitrag dazu, dass ich an solchen Situationen das immer wieder ganz hilfreich finde, weil und Biologismen und Stimmen sind doch nun mal so und so, keine Ahnung, und wo soll man denn da jetzt trennen, und es gibt doch Unterschiede, also um das jetzt mal alles irgendwie, diese ganzen Fragen, die dann hochgespült und raussprudeln, wenn jetzt irgendwie in so einer Situation, dass ich für mich dann ganz hilfreich finde, Perspektive zu wechseln und zu sehen, das ist gerade mein persönlicher Mangel, dass ich irgendwie Stimmen, dass ich irgendwie so wenig Stimmen kenne und irgendwie so wenig über Stimmen weiß und so wenig Stimmen hören kann, um irgendwie, so dass irgendwie diese krasse Zweiertrennung irgendwie aufrechterhalten wird und es irgendwie sozusagen mein persönlicher Verlust ist, der natürlich auch strukturelle Hintergründe hat, warum ich Stimmen irgendwie auf diese Art und Weise wahrnehme, und das ist nicht der Job von den Stimmen, die ich höre, irgendwie sich mir zu beweisen. Steff, danke. Das war jetzt so schön. Es ist auch ein Lernprozess, würde ich sagen. Also ich habe da auch lange für gebraucht, um dieses schnelle Zuordnen zu Geschlechtern von Stimmen hören abzulösen. Ich finde es auch total okay, wenn das ein Prozess ist. Das ist halt auch jetzt nicht so einfach. Okay. Aber so an, also ich gehe mal kurz auf die Analyseebene. Wenn eine Person schon sowas schreibt, also Lorenz, wenn du schon schreibst, du bist nicht so tief in der queeren Thematik, dann wäre es zum Beispiel auch eine Möglichkeit, sich ein wenig zu vertiefen in die queere Thematik. Und vielleicht nicht gleich mit einem kritischen Kommentar zu kommen, den ich momentan auch gar nicht so gut einordnen kann, was eigentlich das Kritische an diesem Kommentar ist, außer ihn zu stellen. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, ich erinnere mich sehr gut an einen Moment in meinem Studium, als ich relativ am Anfang war meines Studiums und sehr auf Kritik gebürstet und wir dann Marx lesen mussten und ich irgendwie mit meinem frisch erwachten Queerfeminismus erstmal derbe Marx kritisieren musste. Finde ich, kann man gut machen, immer derbe Marx kritisieren. Aber mir wurde dann gesagt, hier, guck mal, vielleicht erstmal den Text verstehen und dann kritisieren. Und das ist so ein bisschen hängen geblieben. Das fand ich irgendwie einen ganz guten Ansatz. Also nicht, dass man jetzt gar nichts kritisieren darf an Marx oder so, auf keinen Fall. Aber ich glaube, es gibt schon auch so ein... Also ich kenne das auch von mir, so dieses Gefühl, ich muss jetzt erstmal kritisieren, obwohl ich eigentlich keine Ahnung habe. Und was kritisiere ich denn dann eigentlich? Das Kritisieren sagt dann leider sehr viel über mich selbst aus. Ich entschuldige, ich murmel gerade noch mal den zweiten Fragenteil vor mich hin. Es hat ja auch irgendwas mit unseren Stimmen zu tun. Wahrscheinlich das... also um jetzt irgendwie... Ich unterstelle jetzt mal den Sinn dieser Frage, dass wir irgendwie dadurch, dass wir irgendwie weibliche Stimmen haben, schon mal nicht... Verstehe ich auch nicht. dass wir irgendwie... weibliche Stimmen hätten und deswegen schon mal nicht queere Männer sein können. Nein, und weil ja die Frage bezieht sich jetzt ja auf queere Männer, die vielleicht oder vielleicht auch nicht in eine Kneipe gehen dürfen für Frauen, Inter, Trans etc. Ich versuche gerade erstmal so den übergeordneten Sinn der Frage. Ich habe noch nicht ganz verstanden, was es mit unseren Stimmen zu tun hat. Naja, weil, dass wir halt dann keine queeren Männer sind, schon mal. Daran kann man, also davon abzuleiten, dass wir keine queeren Männer sind und dann die Frage ist, wir können uns dann nicht hineinversetzen in die Situation eines queeren Mannes, wenn der dann in eine Kneipe darf oder nicht. Das ist alles nur meine Interpretation an dieser Stelle. Mhm. Was fällt mir dazu ein? Stimmen sind sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Queere Männer haben sehr unterschiedliche Stimmen. Auch nicht queere Männer. Auch nicht queere Männer haben sehr unterschiedliche Stimmen. Ob sie damit in Kneipen gehen dürfen oder nicht, weiß ich nicht. Das kommt wahrscheinlich sehr auf die Kneipe drauf an. Ich warte sehr noch auf die Kneipe für Frauen, Inter- und Transleute in Hamburg. Die habe ich noch nicht gefunden. Fände ich schön. Weiß ich nicht, ob ich das so schön finde. Nee, eigentlich fände ich das gar nicht so schön. Das wäre mir etwas exklusiv. Aber vielleicht ein bisschen inklusiver. Dann würde ich mich freuen und vielleicht auch mal mit meiner Stimme in diese Kneipe gehen. Also es gibt Kneipenabende. Es gibt Kneipenabende. Wollen wir einen Kneipenabend nehmen? Kann ich noch einen Tee haben? Wir können es jetzt mal ein bisschen abstrakter machen. Also irgendwie diese Frage von FLTI oder FLTIN-Räumen, die dann nicht extra offen sind für Männer, weil dann auch jetzt unklar ist, welche... Also was jetzt mit queeren Mann irgendwie gemeint ist, ob es dann eben Cis-Schwuler ist. Oder ein Transmann. Oder ein Transmann. Oder andere queeren Männer. Mhm. Das ist nicht so einfach. Ne? Also ich glaube, woran es hakt, ist halt, dass da so viel Biologismus und Identitätszuschreibungen durcheinander geworfen werden. Habt ihr schon rausbekommen, was die Kritik ist? Ich glaube, die Kritik ist, dass in Frage gestellt wird, ob wir in der Position sind, über exklusive Räume zu bestimmen oder uns zu unterhalten, wenn wir zum Beispiel dann gar nicht in der Position sind des Ausgeschlossenen. Zum Beispiel, wenn irgendwie, um das jetzt mal in dem Wort Raum zu halten, irgendwie in FLTI-Räumen, dann queere Männer ausgeschlossen. Also werden. Das war natürlich eine rhetorische Frage, die ich da gerade gestellt habe. Nein, ich habe die Kritik noch nicht verstanden. Weil ich es nämlich eigentlich grundsätzlich ganz schön unverschämt finde, keine Kritik zu äußern, sondern so hintenrum irgendwie so eine Kritik da so einzubauen. Also wenn da steht kritischer Kommentar, dann hätte ich da gerne einen kritischen Kommentar und nicht so ein komisches hintenrum. Mhm. Fürs nächste Mal, bitte, danke. Weil ich finde das so komisch hintenrum. Mhm. Ja. Weil das ist so ein whiny, ich darf nicht. Das war aber jetzt nicht sehr männlich, Marlene, in deiner Stimme. Tja, mit Weiblichkeit kenne ich mich nicht aus, mit Männlichkeit kenne ich mich nicht aus. Ich glaube, solche Fragen nerven mich massiv. wie man vielleicht merkt, weil ich das total unverschämt finde, wenn da irgendwie so kommt, ja, ihr wollt ja kritische Kommentare. Aber es gibt überhaupt keinen kritischen Kommentar, sondern es gibt irgendwie nur so ein Ungeheule und keine Selbstreflexion da drin, was da eigentlich beheult wird. Ja, beziehungsweise die Person, die fragt, halt dann da drin so komplett unsichtbar bleibt. Ja. Also ich meine, zu so FLTI oder Flinträumen haben wir, glaube ich, jetzt haben wir da 2 Folgen schon so gehabt. Ich glaube schon, oder? Oder sogar 3? Also es kommt auf jeden Fall in der Welle, mit wem Folge kommt das auf jeden Fall, ist das auf jeden Fall auch nochmal Thema. Ich weiß nicht genau, wie oft wir da schon sonst so drüber. Also Räume haben wir bestimmt häufiger erwähnt. Ja, ich glaube, wir haben auch mal extra zu FLT-Räumen was gemacht. Insofern würde ich, also klar, dass die irgendwie bestimmte Leute ausschließen, aus Gründen, würde ich jetzt, glaube ich, einfach gar nicht mehr dazu sagen, weil wir da schon so viel zu gesagt haben. Hm. Ja, also mir fehlt erstmal nur ein ganz anderer, oder nicht ganz anderer Aspekt, aber so, ohne diese Frage dann konkret zu beantworten, ist es tatsächlich schade, dass es häufiger irgendwie queere oder Räume, die irgendwie aus der Queer-Community heraus gestaltet werden, dass es dann eben zu so einer komischen Trennung manchmal kommt und es eben, was so queere Cis-Männer angeht, also so, dass da irgendwie es teilweise es an Räumen fehlt, wo irgendwie dann ein gutes Miteinander irgendwie möglich ist und es dadurch dann eben auch schwierig ist, irgendwie ein gutes Miteinander auf Dauer hinzubekommen, wenn es irgendwie zu wenig Kontaktmöglichkeiten vielleicht gibt. Das ja. So noch als Zusatz, ohne jetzt irgendwie auf Schutzräume oder wie, warum was wie irgendwie entstanden ist, hinzugehen, aber dass das was ist, worüber ich auch immer wieder und schon seit langer, langer Zeit oder eigentlich seitdem ich irgendwie in die Queer-Community reingekommen bin, festgestellt habe, dass es da irgendwie eine Trennung gibt und dass das irgendwie an vielen Stellen einfach auch sehr schade ist. Mhm. Zumal das ja dann auch auf Dauer einfach auch immer weiter sich fortschreibt, dass Leute dann auch die in den Räumen geführten Debatten gar nicht mitkriegen und sich gar nicht daran entlang auch entwickeln können. Das ist ja auch jetzt nicht so geil irgendwie. Und ansonsten würde ich halt sagen, also als Beispiel, so das, was auf der Osterkonferenz passiert ist, ist einfach immer bei diesen Raumdefinitionen immer Kacke auf Biologismus zu referieren. Das ist einfach Quatsch, weil es eben, also zu queer funktioniert es nicht. Also irgendwie jetzt Räume anhand von Stimmfarbe definieren zu wollen, ist einfach wirklich Quatsch. Okay, nächste Frage oder war's das? Wir können auch abschließen erstmal. Nö, eine machen wir noch, oder? 2 Stunden haben wir schon. Ja, weil wir eine Stunde über den ESC geredet haben, das kann man ja nicht mitzählen. Und wenn jetzt noch so eine ewig lange Frage kommt, was dann? Okay, aber stimmt, ich habe noch nicht gezogen. Ja. Ich ziehe jetzt eine und dann entscheide ich. Oh. Du entscheidest, ganz autokratisch. Was ist hier los? Mal gucken, oder ich fange schon an. Mal gucken. Ist auf jeden Fall noch ein. Ist wenig Text nur. Wenig Text heißt erstmal nichts. Wenn da jetzt so eine Hammerfrage in wenig Text verpackt drin steht. Steffi zwurzelt. Ich würde es nehmen. Okay. Okay. Okay. Ich glaube, es ist eine Frage von mehreren Fragen. Mhm. Hat sich irgendetwas, seit ihr den Podcast begonnen habt, gar nicht geändert? Ja. Wir sind immer noch zusammen. Wow. Okay. Wir sind immer noch in Hamburg. Ich wohne immer noch in meiner WG. Wir haben immer noch Katzen. Aber andere. Ah, ja. Komplett andere. Nee. Komplett andere. Nee, stimmt nicht. Das Geburtstagskind. Ja. Von damals. Mhm. War damals noch ganz klar. Noch klein, noch keine zwei. Der Spruch am Anfang. Oh, der ist aber erst. Der ist erst später dazugekommen, okay. Ja. No. Aber fast. Also ich glaube, zweite Folge, also relativ früh. Aber die allererste hat noch tatsächlich weder den Spruch noch einen Namen. Also da haben wir noch nicht mal einen Namen. Okay. Aber das ist natürlich auch. Also aber? Wenig. Ich würde sagen, es hat sich wirklich wenig nicht verändert. Hm. Ich wollte vorhin sagen, deine Frisur, aber das stimmt nicht. Aber du hast die Frisur schon echt lange. Steffs Frisur. Aber das stimmt, also nee, stimmt auch nicht. Deine Frisur? Nee, auch nicht. Nein. Meine? Nee, warum nicht? Meine auch nicht. Weiß nicht, ich weiß, es gibt ja noch eine andere Frage, die sich dann irgendwie mehr so um. Du kannst jetzt hier nicht Fragen rausholen, die wir noch gar nicht geholt haben. Ich wollte jetzt eher sagen, warum ich mich dann nicht auf irgendwas. Also, ich hätte was zum Thema, ob sich was gar nicht geändert hat, zu sagen, aber ich glaube, das kann ich besser dann bei einer anderen Frage machen. So. Dann hast du es vergessen. Nee, das habe ich nicht vergessen, weil ich weiß ja, also ich kenne ja die Frage und okay. Ich weiß, wie ich darauf antworte. Grob. Ich würde mich immer noch als queer bezeichnen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe mich vor 10 Jahren als queer-feministisch bezeichnet und tue das immer. Femme, ich bin auch meine Identität als Femme und auch als queere Person und so. Das ist vor 10 Jahren so gewesen und hat sich nicht verändert. Ich würde vermuten, dass sich meine Queer-Definition geändert hat und wie ich mich darin bewege, aber ich bin bei dem Label geblieben. Label. Sogar ein Label. Ja, also ich, genau, das ist die Frage, auf die ich mich schon, auf die ich angespielt habe, dreht sich um queer. Ah, okay. Und bei mir ist auch das, wo ich merke, da hat sich eigentlich am wenigsten bei mir verändert. So, was irgendwie Identität und Queerverständnis angeht, hat es tatsächlich. Ja, aber dazu. Dann vielleicht ein anderes Mal. Mehr. Vielleicht ist das auch jetzt ein schöner Abschluss. Jetzt so eine kurze Folge noch, so eine kurze, knackige Antwort noch einmal. Jetzt überlege ich noch ganz kurz, ob sich noch irgendwas, aber ich glaube tatsächlich, so an Lebensumständen hat sich schon ganz schön viel verändert. Wäre ja auch eigentlich ein bisschen traurig, wenn nicht in 10 Jahren. Na. So, ja, ich glaube, so Sachen, die vielleicht gerne vergessen werden, aber oder immer für sehr selbstverständlich genommen werden, also auch so der komplett im Großen und Ganzen, würde ich zumindest von mir sagen, hat mein Gesundheitszustand hat sich grundsätzlich, also hat sich jetzt ganz, ganz konkret, ganz krass nicht doll verändert. Also es haben sich innerhalb, klar haben sich Sachen verschoben, weil ich bin älter geworden und keine Ahnung was, aber es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass jetzt irgendwas, also ich habe noch alle Gliedmaßen zum Beispiel, die ich vorher hatte und so, also so solche Sachen, so die, da hat sich nicht so so im ganz, ganz großgesamten physischen Zustand hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, außer das, was halt ich weiß nicht, ob das gilt dann, also das, was sich halt erwartungsgemäß über die Zeit halt verändern, weil Körper sich halt verändern. Ich trage immer noch fast nur schwarz. Das stimmt. Ja. Steff sieht immer noch frisch aus wie eh und je. Ich glaube, das darf man nicht machen. Bei anderen sagen, so. Was sich nicht verändert hat. Okay. Ich habe es ja schon mit der Frisur versucht und das hat irgendwie nicht gut funktioniert. Also genau, ich sehe, das stimmt zwar überhaupt nicht, aber ich sehe natürlich noch genauso frisch aus wie vor 10 Jahren. Mitte 20. Nee, das stimmt nicht. Irgendwo müssen die ganze Eltern, muss die ganze Elternschaft auch hingewandert sein. In die Nerven. Okay. Okay. Okay. Okay. Ja, es sind noch 6 Fragen übrig. Ich glaube, wir machen noch eine Folge. Ja. Auf jeden Fall. 5 Fragen. 5? Mhm. 5. Vielleicht. Genau. Es gibt noch mindestens eine Folge, würde ich sagen. Je nachdem, was uns hier erwartet in den Zettelchen. Es sind ziemlich dicke Zettel dabei. Stehen viele Sätze drauf. Okay. Gut. Ja, die nächste Folge wird vielleicht nicht ganz so lange. Also eigentlich wollten wir das ja so zack, zack, zack irgendwie, ne? Hat schon wieder nicht funktioniert mit zack, zack, zack. Mal gucken. Du meinst, dass die nächste Folge nicht so lange auf sich warten lassen wird? Ja. Fände ich gut. Ja. Fände ich auch gut. Also wir nehmen es uns mal vor. Mhm. Bisher, das war jetzt ein Ausrutscher, aber davor haben wir es ja auch tatsächlich ganz gut geschafft. Ja, wieder. Das wollen wir wieder, ne? Das war aufregend. Früher. Okay, dann bis bald. Ja. Kommt gut durch den Mai. Tschüss. Tschüss. Tschüss.